3. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Oktober 2013. Waldlilie im Schnee von Peter Rosecker. Im Winter 1830. Uns ist ein Stein vom Herzen. Das Unwetter hat sich gelegt. Ein ganz leichter Wind ist gekommen, hat die Bäume sachte von ihren Lasten erlöst. Ein paar mildwarme Tage sind gewesen, da hat sich der Schnee gesetzt und man kann mit Fußleitern gehen, wohin man will. Es hat sich in dieser Zeit aber doch etwas zugetragen, drüben in den Kavässern. Der Berthold, dessen Familie von Jahr zu Jahr wächst und von Jahr zu Jahr weniger zu essen hat, ist ein Wilderer geworden. Der Holtenschlager versteht es besser als unsereiner, der ein weichmütiger Spiegelfechter ist sein Leben lang. »Arme Leute dürfen nicht heiraten«, sagt der Holtenschlager. »Nun, nach Sitte und Brauch haben sie nicht geheiratet, aber vor mir sind sie gekniet im Walde, und jetzt hungern sie all miteinander. Meinetwegen? Nein, nein, mein Segen bedeutet ja nichts.« O Herrgott, dein ist die Macht, und mich lasse nicht noch einmal versinken in Schuld. Ist also ein Wilderer geworden, der Berthold. Das Holzen wirft viel zu wenig ab für eine Stube voll von Kindern. Ich schicke ihm an Lebensmitteln, was ich vermag, aber das genügt nicht. Für das kranke Weib eine kräftige Suppe, für die Kinder ein Stück Fleisch will er haben und schießt die Rehe nieder, die ihm des Weges kommen. Dazu tut die Leidenschaft das ihre, und so ist der Berthold, der vormaleinst als Hirt ein so guter, lustiger Bursch gewesen, durch Armut, Trotz und Liebe zu den Seinigen und durch Torheit anderer recht sauber zum Verbrecher herangewachsen. Einmal schon bin ich bittend vor dem Förster gelegen, dass er es dem armen Familienvater um Gottes Willen ein wenig, nur ein klein wenig nachsehen möge, er werde sich gewiß bessern, und ich wolle mich für ihn zum Pfande stellen. Bis zu diesen Tagen hat er sich nicht gebessert, aber das Geschehnis dieser wilden Wintertage hat ihn laut weinen gemacht, denn seine Waldlilie liebt er über alles. Ein trüber Winterabend ist es gewesen. Die Fenster sind mit Moos vermauert, draußen fallen frische Flocken auf alten Schnee. Berthold wartet bei den Kindern und bei der kranken Aga nur noch, bis das älteste Mädchen, die Lilli, mit der Milch heimkehrt, die sie bei einem nachbarlichen Klausner im Hinterkar erbetteln muß. Denn die Ziegen im Hause sind geschlachtet und verzehrt, und kommt die Lilli nur erst zurück, so will der Berthold mit dem Stutzen in den Wald hinauf. Bei solchem Wetter sind die Rehe nicht weit zu suchen. Aber es wird dunkel, und die Lilli kehrt nicht zurück. Der Schneefall wird dichter und schwerer, die Nacht bricht herein, und Lilli kommt nicht. Die Kinder schreien schon nach der Milch, der Vater verlangt schon nach dem Wild, die Mutter richtet sich auf in ihrem Bette. »Lilli«, ruft sie, »Kind, wo trottest denn herum im stockfinstern Wald? Geh heim!« Wie kann die schwache Stimme der Kranken durch den wüsten Schneesturm das Ohr der Irrenden erreichen? Je finsterer und stürmischer die Nacht wird, je tiefer sinkt in Berthold der Hang zum Wildern, und desto höher steigt die Angst um seine Waldlilie. Es ist ein schwaches, zwölfjähriges Mädchen, es kennt zwar die Waldsteige und Abgründe, aber die Steige verdeckt der Schnee, den Abgrund die Finsternis. Endlich verlässt der Mann das Haus, um sein Kind zu suchen. Stundenlang irrt und ruft er in der sturmbewegten Wildnis, der Wind bläst ihm Augen und Mund voll Schnee. Seine ganze Kraft muß er anstrengen, um zurück zur Hütte gelangen zu können. Und nun vergehen zwei Tage. Der Schneefall hält an, die Hütte des Berthold wird fast verschneit. Sie trösten sich überlaut, die Lilli werde wohl bei dem Klausner sein. Diese Hoffnung wird zunichte am dritten Tag, als der Berthold nach einem stundenlangen Ringen im verschneiten Gelände die Klause vermag zu erreichen. Lilli sei vor drei Tagen wohl bei dem Klausner gewesen und habe sich dann bei Zeiten mit dem Milchtopf auf den Heimweg gemacht. »So liegt meine Waldlilie im Schnee begraben«, sagt der Berthold. Dann geht er zu anderen Holzern und bittet, wie diesen Mann kein Mensch noch so hat bitten gesehen, dass man komme und ihm das tote Kind suchen helfe. Am Abende desselben Tages haben sie die Waldlilie gefunden. Abseits in einer Waldschlucht, im finstern, wild verflochtenen Dickichte junger Fichten und Gezirme, durch das keine Schneeflocke zu dringen und über dem die Schneelasten sich wölben und stauen, daß das junge Gestämme darunter ächzt, in diesem Dickichte auf den dürren Fichtennadeln des Bodens, inmitten einer Rehfamilie von 6 Köpfen, ist die liebliche, blasse Waldlilie gesessen. Es ist ein sehr wunderbares Ereignis. Das Kind hat sich auf dem Rückweg in die Waldschlucht verirrt, und da es die Schneemassen nicht mehr hat überwinden können, sich zur Rast unter das trockene Dickicht verkrochen. Und da ist es nicht lange allein geblieben. Kaum ihm die Augen anheben zu sinken, kommt ein Rudel von Rehen an ihm zusammen, alte und junge, und sie schnuppern an dem Mädchen, und sie blicken es mit milden Augen völlig verständig und mitleidig an, und sie fürchten sich gar nicht vor diesem Menschenwesen, und sie bleiben und lassen sich nieder und benagen die Bäumchen und belecken einander und sind ganz zahm, das Dickicht ist ihr Winter daheim. Am andern Tage hat der Schnee alles eingehüllt. Waldlilie sitzt in der Finsternis, die nur durch einen Dämmerschein gemildert ist, und labt sich an der Milch, die sie den ihren hat bringen wollen, und sie schmiegt sich an die guten Tiere, auf daß sie im Frost nicht erstarre. So vergehen die bösen Stunden des Verlorenseins. Und da sich die Waldlilie schon hingelegt zum Sterben und in ihrer Einfalt die Tiere hat gebeten, dass sie getreulich bei ihr bleiben möchten, bis es aus ist, da fangen die Rehe jählings ganz seltsam zu schnuppern an und heben ihre Köpfe und spitzen die Ohren, und in wilden Sätzen durchbrechen sie das Dickicht und mit gellendem Pfeifen stieben sie davon. Jetzt arbeiten sich die Männer durch Schnee und Gesträuche und sehen mit lautem Jubel das Mädchen. Und der alte Röpel, der ist auch dabei und ruft, »Hab ich nicht gesagt, kommt mit herein zu sehen, vielleicht ist sie bei den Rehen.« Und so hat es sich zugetragen, und wie der Berthold gehört, die Tiere des Waldes hätten sein Kind gerettet, daß es nicht erfroren, da schreit er wie närrisch, »Nimmermehr, mein Lebtag nimmermehr!« Und seinen Kugelstutzen, mit dem er seit manchem Jahr Tiere des Waldes getötet, hat er an einem Stein zerschmettert. Ich habe es selber gesehen, denn ich und der Pfarrer sind in den Kavässern gewesen. Diese Waldlilie ist schier mild und weiß wie Schnee und hat die Augen des Rehes in ihrem Haupte. Ende von Waldlilie im Schnee von Peter Rosecker. Erster Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankett. Dezember von Paula Demel. Dezember in beflittertem Pelz mit kleinem Weihnachtsbäumchen. Grüß Gott! Ich bin der Dezember und flechte zu kurzen Tagen die langen Nächte. Karg ist die Sonne in meinem Gezelt, doch bring ich ins Haus eine schimmernde Welt. Wenn im Ofen die Bratäpfel schmoren, flüstert es leise von Mündern zu Ohren, gibt es ein Reden, ein Kichern und Necken, ein Fragen und Freuen, Pakete verstecken, ein »Bitte, Mama«, ein »Sag doch, Papa, ist Christkindl denn noch nicht da?« Wenn am heiligen Abend der Tannenbaum brennt, bin ich in meinem Element. Hell sind die Kerzen, warm sind die Herzen, uns kümmert nicht Kälte, noch Regen, noch Wind. Und denen, die arm und traurig sind, und wo die Not sonst die Freude verbannt, geben wir gern, mit Herz und Hand. Ende von Dezember. Zweiter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alles still von Theodor Fontane. Alles still. Es tanzt in Reigen, Mondenstrahl in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still, vergeblich lauschet man der Krähe heiserem Schrei, keine Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt inmitten eines weiten Friedhofs stehen. Alles still, nichts hör ich klopfen, als mein Herze durch die Nacht heiße Tränen niedertropfen auf die kalte Winterpracht. Ende von Alles still, aufgenommen von Julia Niedermeier. Vierter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es schneit von Gustav Falke. Der erste Schnee, weich und dicht, die ersten wirbelnden Flocken, die Kinder drängen ihr Gesicht ans Fenster und frohlocken. Da wird nun das letzte bisschen grün, leise, leise begraben, aber die jungen Wangen glühen, sie wollen den Winter haben. Schlittenfahrt und Schellenklang und Schneebälle um die Ohren, Kinderglück, wo bist du, lang, lang verschneit und erfroren. Fallen die Flocken weich und dicht, stehen wir wohl erschrocken, aber die Kleinen begreifen's nicht, glänzen vor Glück und frohlocken. Ende von Es schneit, gelesen von Elli, September 2013. Fünfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fliegen bitte. Von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Gönnt doch dem kleinen Wintergast im warmen Zimmer Ruh und Rast. Da draußen ist gar schlimme Zeit. Es stürmt und regnet, friert und schneit. Ach, mein Begehren ist nur klein, ich nehme wenig Raum nur ein. Im Blumenbusch am Fenster hier, da suche ich mir ein Nachtquartier. Und wird es mir darin zu kalt, so ist mein liebster Aufenthalt beim alten Fritzen auf dem Hut. Da sitz ich sicher, warm und gut. Und kommt der heilige Christ heran, dann freu ich mich wie jedermann. Weihnachten soll's für mich auch sein, ein Kuchenkrümchen wird schon mein. Drum lass die arme Flieg in Ruh, sie hat ein Recht zu sein wie du. Nun, liebes Kind, nun freue dich und sei noch lustiger als ich. Ende von Fliegen bitte, aufgenommen von Julia Niedermeier. Sechster Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Salto. Lasst uns froh und munter sein. Von unbekanntem Autor. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Bald ist unsere Schule aus, dann ziehen wir vergnügt nach Haus. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Steht der Teller auf dem Tisch, sing ich nochmals froh und frisch. Lustig, lustig, tralleralera, Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wenn ich schlafhaft daran träume, ich, jetzt bringt Niklaus was für mich. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralleralera, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Ende von Lasst uns froh und munter sein. Siebenter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Erste im ersten Jahr des 20. Jahrhunderts von Selma Lagerlöf. Es war am Neujahrsmorgen des Jahres 1900. Die Uhr zeigte fast die neunte Stunde, aber im Kirchspiel Schwarzjö in Wärmland war es noch beinahe ganz dunkel. Die Sonne war noch nicht über die langgestreckten, niedrigen Waldfirste emporgestiegen. Gerade als die Glocke schlug, öffnete sich die Tür zum Pfarrhofe und der Pfarrer trat heraus, um in die Kirche zu gehen. Doch als er die Treppe hinuntergegangen war, blieb er stehen, um auf jemand zu warten. Er war ein junger und eifriger Mann. Er stand da und stampfte den Schnee wie ein ungeduldiges Pferd. Endlich zeigte sich seine Frau in der Tür. Sie war erstaunt, dass er sich die Zeit genommen hatte, auf sie zu warten. »Das ist schön, dass du gewartet hast«, sagte sie. »Nein«, antwortete der Mann und lächelte, »das ist nicht schön. Ich möchte mit dir über etwas sprechen.« Die Glocken der Schwarzjöer Kirche begannen zu läuten, als er dies sagte. Er trat näher an die Frau heran und fragte sie, ob sie höre, dass gerade jetzt die Glocken in Löfwig am anderen Ufer des Sees und dort oben in Bro auch läuteten. »Es ist etwas Schönes um allen diesen Glockenklang«, sagte der Pfarrer. »Ja«, sagte sie, »ja, so ist es.« »Hast du daran gedacht, dass sie heute Nacht in jeder Kirche in ganz Wärmland das neue Jahr eingeläutet haben? Die großen Erzschlünde haben es in die dunkle Winternacht hinausgerufen, von den kleinen Kapellchen in Finnmarken gerade so wie vom Domkirchenturm in Karlstadt.« »Ja«, sagte sie, »daran habe ich auch gedacht.« »Aber nicht nur in Wärmland«, sagte der Pfarrer. »In ganz Schweden sind heute Nacht die Kirchenglocken erklungen, ja, auf einem großen Teil der Erde.« »Ja, das wird schon so sein«, sagte die Pastorin und wußte nicht recht, worauf der Mann hinaus wolle. »Das neue Jahr, das heute Nacht geboren wurde, hat noch kaum etwas anderes erlebt als dies Glockengeläute«, fuhr der Pfarrer fort. »Zuerst lag es ein wenig schlaftrunken und verschüchtert oben in den Wolken und wiegte sich und konnte in der tiefen Finsternis gar nicht sehen, woher es gekommen wäre. Da begegnete ihm der Glockenklang, der zu ihm hinaufdrang, stark und volltönig aus den großen Städten, wo die Kirchen einander nahestehen, schwächer und gleichsam rührend eintönig aus den kleinen verstreuten Dorfkirchlein. »Ich lag heute Morgen da und dachte daran, seit wir von dem Mitternachtsgottesdienste heimkamen. Als wir nach der Kirche heimgingen, da hast du etwas gesagt, was mich nicht schlafen ließ.« Die Frau wußte sofort, was er meinte. Auf dem Heimwege hatten sie von der alten, versperrten und versiegelten Truhe gesprochen, die Magister Eberhard Berggren vor 80 Jahren in die Schwarzjöer Kirche gestellt hatte, mit der Vorschrift, daß sie nicht vor dem Neujahrstag des Jahres 1900 eröffnet werden dürfe. Die Frau hatte gesagt, sie finde es unrecht, daß sie jetzt hervorgenommen und geöffnet werden solle. Jedermann wußte ja, daß die Truhe nichts anderes enthielt als Schriften des Unglaubens und der Gottesleugnung. Doch der Pfarrer hatte gemeint, wenn das Kirchspiel einmal die Truhe in seine Obhut genommen und versprochen hätte, Magister Eberhards Willen zu erfüllen, so könnte man nicht umhin, sie zu eröffnen. Niemand wüsste ja auch so recht, was eigentlich darin wäre. »Ich habe gehört, daß der alte Eberhard ein Gottesleugner war«, hatte die Frau geantwortet. »Ja, das hatte der Pastor auch gehört.« »Wär ich du«, beharrte die Pastorin auf ihrer Meinung, »ich würde erwirken, daß die Gemeinde beschlösse, die Truhe stehen zu lassen, wie sie steht.« »Nein, aber Frau«, fiel da der Pfarrer ein, »willst du mich vielleicht glauben machen, daß dieser alte Ekebü-Kavalier imstande sein könnte, auch nur einen einzigen Menschen in seinem Gottesglauben zu erschüttern?« Das hatte die Pastorin zugegeben. Sie glaubte nicht, daß die Schriften gefährlich seien, aber sie meinte, es sei hässlich, daß sie durch einen christlichen Geistlichen und seine Gemeinde ans Licht gezogen werden sollten. Es läge etwas Anstößiges darin. Er könnte seinen Pfarrkindern doch wenigstens vorschlagen, die Truhe uneröffnet zu lassen. »Aber es ist eines toten Mannes Wille«, hatte der Pfarrer geantwortet, und als die Frau sah, daß sie sich nicht einigen konnten, hatte sie geschwiegen. Als ihr nun der Mann sagte, daß ihre Worte ihn so früh am Morgen geweckt hätten, da wurde sie sehr froh und fragte sogleich, ob er zu ihrer Meinung übergegangen sei. »Das wird davon abhängen, was ich dich jetzt fragen will.« »Ja, ich werde dir gewiß nicht meine Zustimmung geben, diese Truhe zu öffnen.« Der Pfarrer lachte. »Dessen sollst du nicht so gewiß sein«, sagte er. »Ich erwachte sehr früh«, fuhr der Pfarrer fort, »und rieb sogleich ein Zündhölzchen an. Die Glocke schlug drei, und das Erste, was ich dachte, war, daß heute Nacht das 19. Jahrhundert zu Ende gegangen ist und daß wir jetzt 1900 schreiben. Und dabei mußte ich an den Glockenschlag denken, der die Nacht erfüllte, und an das neugeborene Jahr, das da lag und lauschte. Wie ich so im Halbschlummer lag, sah ich deutlich vor mir, daß das alte Jahr irgendwo im fernen Osten auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden war, und das neue Jahr war aus der Asche hervorgekrochen und hatte die Flügel ausgebreitet und war ausgezogen, die Welt in Besitz zu nehmen. »Jetzt wiegt es sich wohl in dem Glockenklange der Klöster und Kirchen Palästinas«, dachte ich. »Es braucht die Flügel gar nicht zu bewegen«, dachte ich weiter. »Es hält sie nur ausgespannt, und dann kommen die Tonwellen und ergreifen es und wiegen es von einem Land zum andern. Ja, es liegt nur da und wiegt und schaukelt sich. In der Dunkelheit weiß es gar nicht, wohin es kommt. Alles, was es vernimmt, ist Glockenklang und vielleicht noch Kirchengesang, Orgelton und die Schritte derer, die zur Christmitte wandern. Das neue Jahr wird fühlen, daß es über heiliger Erde schwebt«, dachte ich, und ich fühlte mich ganz gerührt, wie ich da lag. Jetzt ist es über die St. Peterskirche in Rom gewiegt worden, und dann ist es über die Alpen nach Deutschland hinaufgeflattert. Später am Tage wird es bis zu uns heraufschweben. Aber während ich so sann, wurde mir ganz weich zumute, und da kamen deine Worte mir wieder in den Sinn. Wenn also das neue Jahr über Wärmland und Schwarzjö geschwebt käme, dann sollte es hier einen Priester und seine Gemeinde sehen, die eine Truhe mit Schriften des Unglaubens öffneten. Und es schien mir sehr traurig, daß es so etwas schauen sollte, nach allem dem Schönen, was es bisher erlebt hat. In Rom bei den Katholiken hatte es den Papst die heilige Pforte öffnen und das Jubeltor einweihen sehen, und hier oben im Norden sollte es uns den Riegel eröffnen sehen, der Zweifel und Gottesleugnung einschloß. »Das neue Jahr wird eine zu schlechte Meinung von uns bekommen«, sagte ich. »Es geht einfach nicht an, diese Truhe zu öffnen.« »Siehst du wohl, ich wußte, daß du zu meiner Partei übergehen würdest«, sagte die Pastorin. »Es hat nicht viel daran gefehlt«, sagte der Pfarrer, »aber gleich darauf stand es mir wieder vor Augen, wie unmöglich es sei, gegen eines toten Mannes Willen zu handeln. Ja, es war unmöglich, das eine wie das andere, die Truhe zu öffnen, wie sie geschlossen zu lassen. Und ich begann, mich zu fragen, ob es denn keinen Ausweg gäbe. Wenn man eine Sache nur lange genug überdenkt, pflegt man schließlich doch herauszufinden, was das Rechte ist. Ich lag da und grübelte stundenlang. Ich dachte alles durch, was ich vom Magister Eberhard Berggren wußte, um Klarheit darüber zu gewinnen, was er in diese Truhe gelegt haben mochte. »Hast du es also herausgebracht?« »Ich glaube wohl, dass ich es herausgebracht habe, aber ich will auch deine Meinung hören.« »Die kennst du schon«, sagte die Frau eigensinnig. »Das sollst du nicht so bestimmt sagen«, meinte der Pfarrer. »Du solltest zuerst versuchen, dich in die Sache hineinzudenken. Du solltest versuchen, dich in Magister Eberhards Gedanken zu versetzen. Das hab ich heute Morgen getan. Wenn du nun ein alter Mann wärst«, sagte ich zu mir selbst, »wenn du Magister Eberhard Berggren wärst, ein alter, gelehrter Mann, der nicht an Gott glaubte.« Ich versuchte, mir einzubilden, dass ich mein ganzes Leben am Schreibtisch verbracht hatte, ohne Unterlass denkend und schreibend. Ich dachte mir, ich hätte Jahr für Jahr in einer Ecke des Kavalierflügels auf Ekebü gesessen, mit Büchern und Papieren rings um mich, und Leben und Scherz, Sang und Spiel waren durch die Räume erbraust, aber ich hätte ganz still und stumm hinter einer Mauer von Büchern gesessen und gearbeitet. Und dann dachte ich mir weiter, dass ich nach vielen, unendlich vielen und langen Jahren endlich mit meiner Arbeit fertig geworden wäre. Und ich hätte ihr alle meine Lebenskräfte geopfert. Ich wäre alt und müde geworden, und in letzter Zeit hätte ich auch angefangen zu kränkeln. Ich hätte zuweilen brennende Schmerzen in der rechten Seite gespürt, in der Gegend der Leber, obgleich ich mir gar nicht die Zeit genommen hätte, mich darum zu bekümmern. Ja, ich hätte wohl gar nicht daran gedacht, was das Werk mich gekostet hätte. Ich wäre nur glücklich gewesen, es vollendet zu haben. Ich wäre auch natürlich ganz überzeugt gewesen, dass alles ganz vollkommen sei, dass nichts fehle. Allen anderen Philosophen hätte man irgendeine Lücke im Gedankengang nachgewiesen, aber so etwas könnte mir nicht passieren. Ich hätte meine eigene Philosophie gefunden, und die sei ganz ohne Makel. Sie sei sicher und fest vom Grunde bis zur Turmspitze. »Ja, ich versuchte mich noch weiter in die Sache hineinzudenken«, fuhr der Pfarrer fort. »Wenn ich nun mein Buch fertig hätte, was würde ich damit anfangen? Es wäre ja das Allereinfachste, es gleich in die Druckerei zu schicken. Aber wenn ich solch ein alter Mann wäre, würde ich mir die Sache sicherlich überlegen. Ich würde sie mir deshalb überlegen, weil ich sehr wohl wüsste, sobald meine Philosophie bekannt würde, könnte niemand ihr widerstehen. Alle Menschen würden dann auf einmal aufhören, an Gott zu glauben, und die Hoffnung auf ein ewiges Leben würden sie gleichfalls verlieren. Und ich müsste mir doch sagen, dass eine ganze Menge von jenen, die ich gekannt und geliebt, dies als ein großes Unglück empfinden würde. Die Menschen sind schwach, würde ich mir selbst sagen, sie können die Wahrheit nicht ertragen. Und so allmählich würde ich dahin kommen, dass ich den Entschluss faßte, mein Buch zu verwahren und es erst einige Zeit nach meinem Tode an den Tag kommen zu lassen. Wenn ich es bis zum Jahre 1900 verwahrte, dann müsste wohl ein neues Geschlecht herangewachsen sein, das das Licht der Wahrheit besser ertragen könnte. Ich glaube, es wäre gar nicht unmöglich, dass ich einen solchen Entschluss fassen würde, wenn ich solch ein alter Mann wäre, sagte der Pfarrer und sah seine Frau an, ihrer Zustimmung gewiß. »Ach nein«, antwortete sie, »so ganz unmöglich wäre das wohl nicht.« Wie ich so in der Dunkelheit dalag, glaubte ich, sein Leben ganz zu durchleben, fuhr der Pfarrer fort. Wo sollte ich nun fürs Erste das Manuskript hinterlegen? In einem der Herrenhöfe könnte ich es nicht aufbewahren. Die sind alle aus Holz, früher oder später könnten sie verbrennen, und dann wäre meine Arbeit verloren. Und wenn ich es in einen Keller legte, dann würde die Feuchtigkeit es ebenso sicher zerstören, wie es nur je das Feuer vermöchte. Nein, der einzige sichere Aufbewahrungsort, den ich mir denken könnte, wäre wohl eine der Kirchen in Bro oder Schwarzjö, die aus Stein erbaut sind. Nun muss ich sagen, wenn ich ein solcher alter Heide wäre, dann würde ich wohl eine gewisse Abneigung dagegen empfinden, meine Arbeit in einer Kirche aufzubewahren. Aber ich würde mich schon bald mit dem Gedanken trösten, wenn ich so sicher weiß, dass es keinen Gott gibt, kann ich meine Arbeit schließlich ebenso gut in eine Kirche legen wie in irgendein anderes Gebäude. Ja, den Tag, an dem ich alles fertig hätte, so daß ich meine große Dokumententruhe in den Schlitten legen und mit ihr nach Schwarzjö fahren könnte, würde ich sicherlich als einen großen Festtag ansehen. Denn ich glaube, wenn ich ein so alter, umsichtiger Mann wäre, würde ich meine Truhe lieber in Schwarzjö verwahren als in Bro, weil der Vikar in Schwarzjö ein viel nachgiebigerer Mann war als der Propst in Bro. Ja, wahrhaftig, wäre ich nicht vergnügt an diesem Wintertage, wenn ich bei guter Schlittenbahn mit einem flinken Pferde von Ekeby fortführe? Wenn ich auch in den letzten Tagen jene innerlichen Schmerzen gespürt hätte, so wüsste ich doch ganz genau, dass sie an einem Tage wie diesem ganz wie fortgeblasen wären. Ich würde nur dasitzen und denken, welche Wirkung es haben müsste, wenn mein Buch einmal in die Welt hinauszöge, und wie berühmt mein Name da auf einmal sein würde. Das ganze Jahr 1900 würden die Menschen von niemand anders sprechen als von Eberhard Berggren. Aber obgleich ich so stolze Gedanken hätte, während ich so über die Straße kutschierte, würde ich doch einen Wanderer bemerken, der mit dem Ränzel auf dem Rücken und einem großen Bügeleisen in der Hand am Wegesrande ginge. Und ich würde zu mir selbst sagen, sieh da, da geht der alte lustige Schneider Lilje. Der arme Teufel muß das Ränzel und das Bügeleisen schleppen. Ich will ihn doch fragen, ob er nicht ein Stück in meinem Schlitten fahren will. Und nun stelle ich mir dies vor. Wenn der Schneider Lilje das Bügeleisen und das Ränzel in den Schlitten gelegt und sich selbst auf die Kufen gestellt hätte, würden er und ich bald ins Gespräch kommen. Schneider Lilje würde fragen, wohin ich denn mit der schönen Truhe wolle, und ich würde es nicht lassen können, ihm zu erzählen, was darin sei. Sieht er, Lilje, würde ich wohl sagen, diese Truhe enthält das große Buch, das ich geschrieben habe, und jetzt fahre ich damit zur Schwarzjöer Kirche und verwahre es dort. Wir wollen die Truhe versperren und versiegeln, der Pfarrer und ich, und niemand darf sie vor dem Jahre 1900 öffnen. Aber nun würde es mir auffallen, dass Lilje die ganze Zeit still bliebe, und er pflegte doch sonst keine Minute lang schweigen zu können, und dies würde mich so verwundern, dass ich schließlich fragen müßte, »Was ist denn in ihn gefahren, Lilje, woran denkt er denn?« Und siehst du, Frau, wenn Lilje dann antwortete, dass er sich überlege, ob er mich um etwas bitten dürfte, dann würde ich ihm gleich die Erlaubnis geben, frei von der Leber wegzusprechen. Wahrscheinlich hätte ich in diesem Augenblicke nicht sehr auf Liljes Geschichte aufgepasst, aber später würde ich mich doch an jedes Wort davon erinnern können. Ich würde mich erinnern, dass Lilje sagte, er habe vor ein paar Tagen einen Landstreicher getroffen, der sterbend am Wegesrande lag. Dieser Mann habe Lilje gebeten, ein kleines Päckchen, das er ihm reichte, in Verwahrung zu nehmen. Er habe ihm aufgetragen, es irgendwo aufzuheben, wo niemand es finden könnte. Er dürfte es nicht vernichten. Und wenn er so alt würde, dass alle, die jetzt lebten, tot wären, dann dürfte er es öffnen, sonst sollte er es einem andern zur Aufbewahrung anvertrauen. Und Lilje habe es nicht übers Herz gebracht, einem Sterbenden seine letzte Bitte abzuschlagen, und habe das Päckchen entgegengenommen. Nun, wenn mir Lilje all dies erzählt hätte, dann würde ich natürlich gesagt haben, »Es ist schon gut, Lilje, ich verstehe, wo er hinaus will. Er darf das Päckchen hier in meine Truhe legen.« Und ich hätte das Pferd angehalten und die Truhe geöffnet, und wir hätten Liljes Päckchen hineingetan. Ich hätte der Sache so wenig Gewicht beigelegt, dass ich es kaum angeschaut hätte. Aber nachher würde ich es wohl oft vor Augen gesehen haben. Es war ein blaues Kuvert, ohne Adresse, ohne ein geschriebenes Wort. Es sah aus, als enthielte es Papiere, aber sonst konnte man in keiner Weise erraten, was für Geheimnisse es bergen mochte. »Ja«, sagte der Pfarrer, »heute Morgen versetzte ich mich in die ganze Sache hinein und fand es ganz natürlich, dass alles so zugegangen wäre, und stellte mir auch vor, dass ich, nachdem Lilje bei einem Kreuzweg aus dem Schlitten gestiegen wäre, wohl gar nicht mehr weiter an ihn gedacht, sondern nur in Gedanken mein Buch noch ein letztes Mal durchgegangen und gefunden hatte, dass alles darin makellos und vollendet sei und dass kein Wort geändert zu werden brauche. Ja, wenn ich in Eberhard Berggrens Haut gesteckt hätte, wäre ich auch nach der Ankunft in Schwarzjö und während die Truhe versperrt und versiegelt wurde, in derselben fröhlichen Laune gewesen. Aber wenn mir dann der Pfarrer in Schwarzjö gesagt hätte, dies könne ja jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, falls es mich reuen sollte, dann hätte ich vielleicht etwas heftig geantwortet, weil es mich geärgert hätte, dass er glaubte, ich hätte mir nicht genau überlegt, was ich tat. »Nein, Bruder, hier kann keine Reue in Frage kommen«, hätte ich wohl geantwortet. »Aber eines verspreche ich dir, Bruder, wenn dein Gott mich zwingen kann, diese Truhe zu öffnen, dann will ich alles vernichten, was ich gegen ihn geschrieben habe.« Und wenn dann der Pfarrer in Schwarzjö mich ermahnt hätte, ihn nicht herauszufordern, der stärker sei als ich, dann hätte ich erwidert, dass ich nur jemand herausforderte, der bloß in der Einbildung der Menschen existierte. Glaubst du nicht, dass ich ganz so geantwortet hätte, wenn ich der Magister Eberhard gewesen wäre? Fragte der Pfarrer und sah die Frau noch einmal Zustimmung heischend an. Ach ja, antwortete die Frau und nickte, das glaube ich schon. Du bist ja schon völlig so wie der alte Eberhard. »Ja, darum handelt es sich eben«, sagte der Pfarrer. »Man muß ganz eins mit dem Manne sein, den man beurteilen soll. Sonst kann man nicht zur Klarheit kommen.« »Und glaubst du nun nicht«, fuhr er fort, »glaubst du, die du mich kennst, nicht, dass ich mich, wenn ich Eberhard Berggren gewesen wäre, in demselben Augenblick, wo ich mich in den Schlitten setzte, um nach Ekeby zurückzufahren, dass ich mich da nicht tief unglücklich gefühlt hätte?« Glaubst du nicht, dass ich eine ganz furchtbare Sehnsucht nach meiner Arbeit empfunden hätte? Obgleich ich mir ja sagen müsste, dass es ein Glück sei, fertig zu sein, wäre ich doch furchtbar niedergeschlagen gewesen. Und glaubst du nicht, dass plötzlich das Alter über mich gekommen wäre und dass die Krankheit, die ich bis dahin durch meinen Willen hatte unterjochen können, mir jetzt so arg zugesetzt hätte, dass ich mich kaum aufrecht zu erhalten vermochte, bis ich zu Hause anlangte. »Nicht wahr? Glaubst du nicht auch, dass es so gekommen wäre?« »Ich kann nicht recht wissen, was ich glauben soll«, sagte die Frau, »aber ich denke schon, dass deine Arbeit dir gefehlt hätte.« »Ja«, sagte der Pfarrer, »dies alles stellte ich mir heute Morgen so vor. Ich wußte, dass ich nicht nur mein Buch vermissen, sondern dass ich auch furchtbar krank werden würde. Das Übel würde mit so furchtbarer Kraft über mich hereinbrechen, weil solch ein alter Mann, wie ich es wäre, jetzt gar nichts mehr hätte, womit er es zurückdrängen könnte, nichts, wofür er leben müsste, und so bliebe mir nichts anderes übrig, als mich hinzulegen und auf den Tod zu warten. Du wirst wissen, dass es damals hier im Ort keinen Arzt gab, aber irgendeine weise Frau wäre wohl gerufen worden, und sie hätte die Krankheit erkannt und gesagt, es sei Krebs. Und merkwürdigerweise wäre dies fast als ein Glück angesehen worden, denn damals glaubte man gar nicht, dass diese Krankheit unbedingt zum Tode führen müsse. Es gab nämlich eine alte Familie, Amneros hieß sie wohl, und die besaß ein Rezept, das den Krebs heilen konnte. Es wurde als ein großer Schatz betrachtet, streng geheim gehalten und vererbte sich wie ein Majorat in der Familie. Und nun kannst du dir wohl denken, Frau, wenn ich ein alter, kranker Mann wäre, würde ich den ersten Tag benützen, an dem mir so wohl wäre, dass ich in einem Schlitten sitzen könnte, um zu diesen Leuten mit Namen Amneros zu fahren, die das Rezept besäßen und Heilung für die furchtbaren Qualen hätten. Nun denke ich mir also, siehst du, Frau, dass ich bei der Familie Amneros angefahren käme. sie wohnten tief drinnen im Walde. Es gab keine Felder, keinen Garten, sondern der Wald stand bis dicht ans Haus heran, und die Menschen dort waren klein und lichtscheu und trugen altväterische Kleider und hatten dünne, piepsende Stimmen. Ich denke, es würde mir sogleich auffallen, wie erschrocken sie aussähen, da sie mich erblickten. Ich würde zuerst gar nicht begreifen, warum sie davonlaufen zu wollen schienen, wenn ich mein Anliegen vorbrächte. Aber bald würde die Reihe, Angst zu haben, an mir sein, denn ich würde erfahren, dass der Grund ihres Schreckens der sei, dass sie das Rezept nicht mehr hätten. Ja, was glaubst du, Frau, würde wohl ein armer Kranker fühlen, wenn er hörte, dass dieses Rezept ihnen von einem Knecht gestohlen sei, der in ihrem Dienst gestanden hätte und sich aus irgendeinem Grunde an ihnen rächen wollte? Was würde ein Todkranker, der Linderung und Besserung erwartet hätte, denken, wenn sie die Geheimlade des Sekretärs herauszögen, wo sie das Rezept zu verwahren pflegten, und ihm zeigten, dass sie leer sei? Ja, sie sei leer. Sie hätten keine Macht mehr über die Krankheit. Natürlich würde der Kranke sie fragen, ob sie denn die Mischung nicht so gut kennten, dass sie sie ohne Rezept zubereiten vermöchten. Aber das wäre nicht der Fall. Niemand von ihnen kennte das Heilmittel, denn die Sache wäre so strenge geheim gehalten worden, dass immer nur eine Person sich hätte damit befassen dürfen. Und die unter den Schwestern, die die Bereitung des Heilmittels gekannt hatte, wäre an dem Tage, bevor es gestohlen worden, gestorben. Der Dieb hatte sich gerade diesen Zeitpunkt ausgewählt, sonst hätte er ja keinen Schaden gestiftet. Aber wo der Dieb sich jetzt befände, das wüssten sie nicht. Es wäre ein versoffener wilder Geselle gewesen, vielleicht wäre er schon bei irgendeiner Schlägerei ums Leben gekommen. Nur eines wüssten sie sicher, dass er das Rezept genommen hätte. Denn ehe er fortgegangen wäre, hätte er den Mägden ein blaues Kuvert gezeigt und sich gerühmt, dass die Herrschaft ihn noch vermissen würde. Und nun weiß ich ganz gewiß, wenn ich solch ein kranker Mann gewesen wäre, ich würde, wenn ich dies von dem blauen Kuvert gehört hätte, kein Wort weiter gefragt haben, sondern wäre aus dem Zimmer gegangen, hätte mich in den Wagen gesetzt und wäre davongefahren. Ja, nur davongefahren, Frau, um allein zu sein und die Sache mit mir selbst durchzudenken. Dieses blaue Kuvert, ich würde natürlich sogleich wissen, wo es wäre. Und ich hätte doch erst einige wenige Tage zuvor gesagt, wenn dein Gott mich zwingen kann, diese Truhe zu öffnen, dann... Nein, nein, es wäre nicht zugänglich, dieses Rezept, ohne dass meine ganze Lebensarbeit vernichtet würde. Aber in dieser Arbeit lebte Eberhard Berggren in Jugend und Klarheit. Was sonst auf Erden von ihm übrig wäre, das sei nur ein abgelebter Greis. In früheren Tagen hätte Eberhard Berggren seine Arbeit höher geschätzt als Freude und Lust und Liebe. Und dann würde ich wohl die Fäuste ballen und denken, der Pfarrer trat dicht an seine Frau heran. Du, die du mich kennst, was glaubst du, hätte ich beschlossen, wenn ich solch ein alter Mann wäre? Bedenke, dass ich felsenfest glauben würde, dass mein Buch das beste und weiseste Buch sei, das je geschrieben wurde, und bedenke, dass ich glauben würde, dass das Rezept mich unfehlbar gesund machen könne. Sage, wie glaubst du, dass ich gehandelt hätte? »Ich glaube wohl, du hättest dich dafür entschieden, für dein Buch zu sterben«, sagte die Frau. »Ja«, sagte der Pfarrer, »ich hätte die Fäuste geballt und gedacht, dass ich dieses Rezept ja gar nicht so notwendig brauchte. Ich könnte ja sterben. Und glaubst du auch, dass ich an meinem Vorsatze festgehalten hätte?« »Ich weiß nicht«, sagte die Pastorin, »ich kenne dich nicht gut genug, wenn es sich nur um den Tod gehandelt hätte, aber nun waren da ja auch die Schmerzen.« »Ich hätte innerlich gekämpft«, sagte der Pfarrer, »und in den ersten Tagen wäre die Krankheit sogar ein wenig zurückgewichen, weil ich den festen Entschluss gefasst hätte, sie ihr Schlimmstes tun zu lassen. Aber nach ein paar Wochen hätte sie mich mit erneuter Kraft überfallen, und man hätte mir oben im Kavaliersflügel wieder ein Lager gebettet, und da hätte ich einsam gelegen, den ganzen Tag lang, und hätte mit den Schmerzen gekämpft. Und ich glaube wohl, wenn ich solch ein alter, unerschütterlicher Mann gewesen wäre, dann hätte ich zuweilen ganz gegen meinen Willen die Vorstellung gehabt, dass ich gegen Gott kämpfte. Ich hätte den Gedanken von mir gewiesen. Ich hätte gedacht, dass ich nicht mit jemandem kämpfen könne, der gar nicht da wäre. Es sei doch ein bloßer Zufall, würde ich sagen, dass ich Lilie mit dem Rezept begegnet sei. Es sei durchaus keine lenkende Vorsehung, die ihn mir geschickt hätte. Es gäbe keine Vorsehung, und so könne sie auch nichts schicken. Aber einmal ums andere würde mir die Vorstellung kommen, dass ich da läge und mit unserem Herrgotte ränge. Vielleicht würde es mancher als Milde und Gnade betrachten, dass du mich wissen ließest, wo das gestohlene Rezept zu finden sei. Der Dieb hätte es ja ebenso gut vernichten können. Du willst wohl, dass ich es als eine sonderliche Gnade ansehe, dass es in Lilies Hände kam. Aber ich wünschte, es wäre vernichtet worden. Ich sehe es nicht als eine Gnade an, dass ich weiß, wo es zu finden ist. Ich betrachte es, ja, und dann würde ich mich wieder erinnern, dass ich in meinem Buch doch ganz unwiderleglich bewiesen hätte, dass es keinen Gott gebe, und würde den Zwist abbrechen. Ich denke, es muss eine große Versuchung, eine furchtbare Versuchung für den alten, kranken Magister Eberhard gewesen sein. Nur ein Wort an den Pfarrer in Schwarzjö, und er hätte das Heilmittel in seiner Hand. Glaubst du nicht, dass er um dieser Versuchung willen die Qualen noch tausendmal verschärft empfand? Es handelte sich um einen furchtbaren Preis. Aber wer wirklich krank ist, fragt wohl nach nichts anderm als nach der Gesundheit. Doch immerhin, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte versucht, auszuharren, hätte versucht, Gott und den Menschen zu zeigen, was Manneskraft vermag. Aber am schlimmsten wäre es an dem Tage gewesen, an dem der Schneider Lilje auf den Hof gekommen wäre. Da wären die Qualen so furchtbar gewesen, dass ich in jeder Stunde meinen Tod erwartete. Und da wäre mir wohl der Gedanke gekommen, dass ich jemand sagen müsste, was in diesem blauen Kuvert sei. Denn plötzlich hätte mich der Gedanke beängstigt, dass ich ein großes Unrecht gegen meine Mitmenschen beginge, wenn ich nicht sagte, wo dieses unschätzbare Heilmittel zu finden sei. Ich könnte es ja so einrichten, dass es erst nach meinem Tode hervorgenommen würde. Dann hätte nicht ich die Truhe geöffnet, dann könnte ja meine Arbeit unberührt liegen bleiben. Ich würde mir wohl denken, dass es am sichersten wäre, das Geheimnis niederzuschreiben und niemandem vor meinem Tode von dieser Schrift Kenntnis erlangen zu lassen. Aber siehst du, Frau, es wäre wohl für einen Todkranken, dem die geringste Bewegung Qualen verursacht, nicht so leicht, die Feder zu führen. Und schließlich hätte ich wohl Lilje hereingerufen und ihm das Geheimnis anvertraut und ihm befohlen, das gestohlene Kuvert den Eigentümern zurückzugeben. Aber zu gleicher Zeit hätte ich ihm streng verboten, es vor meinem Tode aus der Truhe zu nehmen. Erst wenn ich in den Kirchhof gebettet wäre, dürfte er zu dem Pfarrer in Schwarzjö gehen und mit ihm sprechen. Du kannst sicher sein, sobald ich mit Lilje gesprochen hätte, würde es mich wieder gereut haben. Man könnte sich doch auf einen solchen Kerl nicht verlassen. Es wäre klar, ich hätte jemandem sagen müssen, wo das Rezept zu finden sei. Aber ich hätte es niederschreiben sollen. Ich hätte niemanden vor meinem Tode darum wissen lassen dürfen. Und bei alledem hätte ich mit der stummen, geheimen Hoffnung dargelegen, dass Lilje mir ungehorsam sein könnte. Ein paar Tage später würde ich etwas Eigenes, Geheimnisvolles an der Frau bemerken, die mich pflegte. Ich würde sehen, dass sie eine ganz besonders frohe und feierliche Miene machte, wenn sie mit einem warmen Trunke zu mir hereinkäme. Ich würde erschrecken, und ich würde mir selbst zuflüstern, »Hüte dich, trinke nicht. Es kostet dich die Arbeit deines ganzen Lebens.« Aber trotzdem, siehst du, Frau, würde ich wohl den Kopf vorstrecken und trinken. und mit jedem Tropfen, der über meine Lippen käme, würde ich Linderung fühlen. Ich würde das Glas von mir schieben wollen, wenn es halb geleert wäre, aber ich würde es nicht können. Und wenn ich es geleert hätte, würde ich mich auf einmal ganz gesund fühlen und vor Freude weinen. Nun will ich dir sagen, wie es mir weiter ergangen wäre, wenn ich der alte Eberhard gewesen wäre. Am nächsten Tage wären die Schmerzen wiedergekommen, und da hätte ich wieder von diesem Trank getrunken. Da hätten die Schmerzen aufgehört und wären in kleinen Zwischenräumen wieder zum Leben erwacht, aber am dritten Tage wären sie ganz verschwunden gewesen. Und ich würde sehr wohl wissen, was für einen Trank man mir gegeben hätte. Ich würde begreifen, dass ich eine Niederlage erlitten hätte, aber ich wäre allzu glücklich, um weiter danach zu fragen. Dann würde ich wieder umhergehen und mich ganz gesund fühlen. Aber ich würde mich wohl hüten, jemand zu fragen, woher der Trank gekommen wäre, der mich geheilt hätte. Und ich glaube ganz gewiss nicht, dass mir jemand sagen würde, dass man die Truhe eröffnet und das Rezept herausgenommen hätte. Niemand würde es sagen, aber ich würde es doch wissen. Ich würde nach Schwarzjö fahren und mir die Truhe ansehen, und sie würde versperrt und versiegelt in der Kirche stehen, aber ich würde doch wissen, dass sie eröffnet worden wäre. Und dann, würdest du dich dann für verpflichtet halten, dein Buch zu vernichten? Fragte die Pastorsfrau. Ich glaube wohl, dass ich versuchen würde, Schlupfwinkel und Ausflüchte zu finden, aber ich würde nicht leugnen können, dass ich, wenn ich ein Ehrenmann sein wollte, mein Buch vernichten müsste. Und würdest du es auch tun? Ja, was glaubst du? Bedenke jetzt auch recht, was dieses Buch für mich bedeuten würde. Wäre es vernichtet, so wäre auch mein Name und mein Ruhm vernichtet. Die Pastorin sah mit einem warmen Blick zu ihrem Mann auf. »Ja, du hast es vernichtet«, sagte sie, »du hast es vernichtet.« »Ich danke dir«, sagte der Pastor. Eine Weile ging er schweigend weiter. »Nun aber, was denkst du jetzt von der Truhe?« fragte die Frau. »Ich denke, dass es nicht gefährlich sein kann, sie zu öffnen. Du hast meine Frage jetzt so beantwortet, wie ich es wünschte.« »Du und Magister Eberhard, ihr seid nicht ein und dieselbe Person«, sagte die Frau. »Liebes Kind«, sagte der Pfarrer, »wir wissen ja, dass der alte Eberhard alles, was ich jetzt erzählt habe, durchgemacht hat, und dass man die Truhe öffnen musste, um das Rezept herauszunehmen, das ihn heilte. Aber wir dürfen nicht glauben, dass Magister Eberhard ein schlechterer Mann gewesen sei als irgendeiner von uns. Es ist, seit ich nun die Sache durchdacht habe, mein fester Glaube, dass er in aller Heimlichkeit die Schrift aus der Truhe genommen hat und dass das große Buch des Unglaubens längst, längst vernichtet ist. Aber die Truhe steht doch noch mit allen ihren Siegeln da. »Ja, siehst du«, sagte der Pastor lächelnd, »allzu viel darfst du von einem alten Philosophen nicht verlangen. Du kannst nicht von ihm verlangen, dass er alle Menschen wissen lasse, dass er gezwungen war, nachzugeben. Ich glaube wohl, es war das Natürlichste, dass er die Truhe auf alle Fälle stehen ließ, wie sie stand. Er konnte es wohl nicht ertragen, dass alle Bekannten zu ihm kämen und sagten, jetzt müsse er wohl bekehrt sein und an Gott glauben.« Die Frau grübelte ein wenig nach, und dann sagte sie, »Ja, das werden wir jetzt bald sehen. Denn nun willst du sicherlich die Truhe öffnen.« »Ja, jetzt öffne ich sie mit frohem Mut«, sagte der Pastor. Und wenn das junge Jahr so um die Mittagszeit des Neujahrtags 1900 in den Wolken über der Schwarzjöer Kirche geschwebt hätte, da hätte es den Pfarrer und die angesehensten Männer des Kirchspiels um eine schöne alte Mosaiktruhe versammelt gesehen. Und als sie feierlich eröffnet wurde, da enthielt sie ein paar Pakete, alte Gerichtsverhandlungen und Zeitungen. Aber von gottesleugnerischer, himmelsstürmender Philosophie nicht eine Zeile. Ende von Der Erste im ersten Jahr des 20. Jahrhunderts. Gelesen von Carlsson. Achter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es unter LibriVox.org. Weihnacht am Atlas von Albert Richter. Vor wenigen Jahren feierte ich Weihnachten im sonnigen Süden, in Algerien. Wenn auch der Nordwind von Europas damals tief verschneiten Gefilden zuweilen nach Afrika mit flüchtigen Fittigen zog, so huschten doch unsere heimischen Zugvögel dort in den Gebüschen des Lorbeers, Rhododendrons und der Oleander, im immergrünen Walde der Korkeichen und in den gewaltigen Forsten der Zedern umher. An den kleinen Bächen, die in den Tod der Sahara verrinnen und verschwinden, hüpften die Bachstelzen, an den Ansiedlungen hatten sich die Störche eingefunden und spazierten, gravitätischen Schrittes, auf dem Wiesen und im Röhrichte des Sumpfes. Scharen von Lerchen schmetterten über üppigen Saatfeldern ihren Gesang aus heller Brust der Himmelskönigin, der alles belebenden Sonne entgegen, und in zierlichen, pfeilschnellen Wendungen schwärmten unsere lieben herzigen Schwalben im blauen Äther, daß ihre weißen Brüste bei jeder Wendung gegen die Sonne wie Silberflocken leuchteten. Ihr eintöniger Ruf tönte mir wie Musik, wie ein Gedicht an die Heimat. Alle diese Herrlichkeiten hatte ich in Milana erlebt, einer reizend gelegenen Stadt in der Nähe des Flusses Schelif, an der Eisenbahn von Algier nach Blida und der Straße nach Oran. Aus der großen, fruchtbaren Ebene, welche sich hinter Medea weit hinein ins Gebirge erstreckt, bogen wir ab in ein kleines, freundliches Tal, durch welches die Straße nach Milana führt. Eichen und anderes Buschwerk erinnert mich an diesem Tälchen lebhaft an die deutsche Heimat. Ein kristallklarer Bach, welcher sich wild schäumend aus dem Gebirge ergießt, war weiter unten von Menschenhänden gebändigt und trieb viele Mühlräder, deren Rauschen geheimlich klang. Und musste ich heute nicht in doppelter Liebe an das Vaterland denken? Feierte man doch heute zu Hause unser schönstes Fest, denn gerade am Weihnachtsheiligabend war ich in Milana angekommen. Eine herrliche, üppige Vegetation umgab mich. Heiter, wolkenlos und warm spannte sich der duftige, blaue Horizont über uns aus, und doch faßte mich tiefe Sehnsucht nach Heim. Mochte dort der Himmel auch grau und trübe sein, am Abend wurden doch auf dem grünen Tannenbaume die Lichtlein angezündet und erleuchteten und erwärmten Millionen Herzen. Und am anderen Morgen war es erster Weihnachtsfeiertag. Welchem Deutschen schlägt nicht bei der Erinnerung an diesen Tag das Herz in der Brust? Freilich, manchem auch in stiller Wehmut, manchem, der einsam, verlassen und freudlos durch die Welt zieht. Aber es ist ein sanfter, heiliger Schmerz. Auch der Vereinsamte denkt heute wieder an seine Kindheit. Wie war er schnell munter an diesem Tage. Ob es auch noch so dunkel im Schlafzimmer war, so hatte er sich doch schnell angekleidet und als ein glückliches Kind betrat er das Zimmer, wo der frische Waldduft sich mischte mit dem Geruch der Wachskerzen, die abends vorher am Tannenbaume gebrannt hatten. Es ist lange vorüber, die Eltern sind längst tot und begraben, die Geschwister, welche sich mit ihm gefreut, sind zerstreut in allen Himmelsgegenden. Er steht allein. Wohl dem, dem es ein freundliches Geschick gönnte, an diesem heiligen Tage nicht allein zu sein, der im Kreise einer glücklichen Familie dieses Feste feiern kann, ungetrübt von den schwarzen Sorgen des Lebens. Er freue sich, er werde wieder zum Kinde mit den Kindern und kennt er einen solch Einsamen, dann lasse er ihn teilnehmen an dem Jubel, an der Freude. Aber er versuche nicht, die Tränen trocken zu wollen, die in das Auge eines solch Armen treten, wenn der Christbaum angezündet wird. Eine schöner gelegene Stadt als Milana kann es so leicht auf Gottes Erdboden nicht geben. Hoch von einem Berge schaut es hinunter auf die große Ebene, die in weiter Ferne mit duftigen Bergen begrenzt wird. Hinter der Stadt baut sich Hügel auf Hügel, Berg auf Berg, aus deren Waldesdunkel hier und da eine durchsichtige, leichte Rauchwolke sich erhebt. Dort wohnen arme Araber in ihren Strohhütten oder in zu menschlichen Wohnungen umgestalteten Felshöhlen. Diese Leute sind es auch, welche zum größten Teil die Stadt mit Brennmaterial versehen, mit knorrigem Wurzelholz oder mit Holzkohlen, welches sie in kleinen Quantitäten bereiten. Für den geringen Erlös wird Pulver und Blei für die Jagd angeschafft oder die ärmliche Kleidung, der Burnus, ersetzt, wenn der Alte fast den Fetzen vom Leibe fällt. Ist der Araber doch der mäßigste, nüchternste Mensch und die Anforderungen, die er an das Leben stellt, sind gleich null. Auf einem Platze der Stadt, nahe an der Umfassungsmauer, beschattet von jungen Platanen, sammeln sich täglich viele dieser Parias der menschlichen Gesellschaft. Zahlreiche Esel stehen und liegen dort herum, diese unersetzlichen und unermüdlichen Lastträger der armen Leute. Der heiße Himmel schließt hier das rührige und rastlose Durcheinander eines nordischen Marktes aus. Die Käufer wandeln gemessen auf und ab, und schweigend hocken die Verkäufer umher und warten geduldig, bis jemand kommt, der ihnen ihre Vorräte abnimmt. Und geschieht dies nicht, so wird das Langohr wieder mit denselben gepackt und der Heimweg angetreten, um tags darauf wieder zur Stadt zu traben, wo sein Herr den Versuch wiederholt, das Holz oder die Kohlen an den Mann zu bringen. Die Weihnachtsfeiertage waren vorüber, vorüber auch die Heimwehgedanken, und lustig trabten wir bergab Affreville zu, von wo aus wir die Diligenz benützten, die großen Ebene durchschnitten und den fernen Bergen zueilten, in deren einem Tal, Tenis el Hadj, unser nächstes Ziel lag. Von dort drangen wir tiefer ins Atlasgebirge. Nur mit einem arabischen Diener verlebten wir dann Wochen in einsamen Blockhaus. Und vielleicht ist es mir einmal gestattet, in diesen Blättern zu erzählen vom stillen Zedernurwald, in dem wir hausten und dessen Riesenbäume unsere Klause umstanden, geheimnisvoll flüsternd und rauschend, sich Geschichten erzählend von Jahrhunderten, die über ihren ehrwürdigen Wipfeln dahingezogen waren. Ende von Weihnacht im Atlas. Neunter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderweiße Nächte von Rainer Maria Rilke. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte, zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichtem Diamantenstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut, und in die Herzen, Traumsgemut, steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Ende von Wunderweiße Nächte. Aufgenommen von Kara Schallenberg, www.kray.org, am Mittwoch, 25. September 2013, in San Diego, California. Zehnter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankert. Die Geschichte vom Knecht Nikolaus von Luise Büchner. So war nun also das Christkindlein da und wurde von Frau Holle und den Engelein mit der größten Zärtlichkeit gepflegt. Waren sie vorher fleißig gewesen, so wurden sie es jetzt noch viel mehr. Den ganzen Tag arbeiteten sie für das liebe Kind, das mit erstaunlicher Schnelle heranwuchs, im Frühjahr bereits sprechen und laufen konnte und, als der Sommer vorbeigegangen, schon fast so groß war wie die Mägdlein drunten im Tal, wenn sie das erste Mal zum Tanz unter die Linde gehen. Die Engelein fingen Sonnen- und Mondesstrahlen, haschten die Morgennebel und die feinsten Spinnwebe, die zu finden waren. Daraus fertigten sie Christkindskleider und einen langen, faltigen Schleier, den sie mit glänzenden Tautropfen bestickten. Je mehr das Christkind heranwuchs, umso schöner und lieblicher wurde sein Angesicht, umso süßer seine Stimme und umso holdseliger sein Lächeln. Als es aber nun Herbst war, dachte Frau Holle ernstlich daran, wie nun die Weihnacht nicht mehr ferne sei und dass ihr liebes Kind bald hinunter auf die Erde ziehen müsse, aber sie fürchtete sich, es so ganz allein in die kalte, dunkle Winternacht hinauszuschicken. Außerdem sollten ja auch nur die guten Kinder belohnt und die bösen bestraft werden. Das Christkind war aber viel zu gut, um dies über sein Herz bringen zu können.

lieber Nikolaus, du bist ja doch den braven Kindern gut. Willst du mich ganz allein durch die Nacht zu ihnen gehen lassen und nicht auch sehen, wie sie sich freuen, wenn ich ihnen schöne Geschenke bringe?« Wie der Nikolaus nun das Christkind so vor sich stehen sah und in seine lieben Augen blickte, konnte er nicht Nein sagen. »Herzliebes Christkindchen«, rief er, »so will ich denn in Gottes Namen mit dir ziehen, wenn ich auch entsetzlich frieren werde. Aber man kann dir ja nichts abschlagen. Wenn ich aber nach Hause komme, müsst ihr mir immer für ein tüchtiges Feuer sorgen.« »Das sollst du haben«, rief Christkindchen, und die Engelchen tanzten und schwirrten dem Nikolaus um die Nase herum und schrien, »Nikolöschen, Nikolöschen, morgen geht's zu Karl und Röschen, zu Mathilden und zu Anna, zu dem Georg und der Johanna. Wollen sie nicht artig sein, ei? So schlagt nur tüchtig drein.« Bis der Nikolaus ganz zornig ward, mit den Füßen stampfte und mit beiden Händen das kleine Gesindel von sich abwehrte. Da rief Frau Holle, »Jetzt ist's genug, trollt euch fort, führt das Eselchen in den Stall zu den Kühen, gebt ihm gutes, frisches Heu und macht ihm ein ordentliches Strohbett zurecht. Hernach aber bringt uns Abendessen.« Die Engelein stoben auseinander, und in einer Minute war alles getan, was Frau Holle befohlen. Das Eselchen stand im Stall, fraß sein Heu und rief ein vergnügtes »Ia« dazwischen. Für Frau Holle und Christkindchen brachten die Engelein süße, köstliche Milch und Zuckerbrot, vor den Nikolaus aber stellten sie eine große Schüssel voll Sauerkraut und Kartoffelbrei mit einer langen, langen Wurst. Das gefiel ihm sehr wohl. Er griff wacker zu und sagte, »Liebe Frau Holle, es ist wirklich recht schön und angenehm bei euch.« Ende von »Die Geschichte vom Knecht Nikolaus« von Luise Büchner. Elfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen. Es war entsetzlich kalt. Es schneite und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahre, Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und mit nackten Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging, aber das waren die seiner verstorbenen Mutter gewesen, und da sie ihr nicht passten, so hatte sie die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder aufzufinden, und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staube. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten, zierlichen Füßchen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloß. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über allen Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend, und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte er sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen Pfennig erhalten hatte. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen, und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatten das bloße Dach über sich, und der Wind pfiff schneidend hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut musste die Wärme eines Schwefelhölzchens tun! Wenn es nur wagen dürfte, eines aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eines heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe hielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem Mädchen vor, als säße es vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierungen. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem Stümpfchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und die Stelle der Mauer, auf welche der Schein fiel, wurde durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch gedeckt stand, und köstlich dampfte die gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden hin, gerade auf das arme Mädchen zu. Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und noch weitreicher ausgeputzt als der, den sie am heiligen Abende bei dem reichen Kaufmann durch die Glastüre gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder schauten auf sie hernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher, und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. »Jetzt stirbt jemand«, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, welche sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor.« Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell beleuchtet, mild und freundlich da. »Großmutter«, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht. Verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große, flimmernde Weihnachtsbaum.« Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, welche sich noch im Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten. Und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm, und hoch schwebten sie, empor, in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen von ihm. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln um den Mund, tot, erfroren am letzten Tage des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, welche mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, dasaß. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Ende von »Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern«, aufgenommen von Jule Niedermeyer. Zwölfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankert. Weihnachtsbesuch von Paula Demel. Weihnachtsbesuch. Ländliche Straßen dicht beschneit, Knirschen, Geläut, ein Schlitten, inmitten sitzen drei kleine Leut, bis zu den Öhrchen vermummt. Es singt und summt von Weihnachtsglocken, Ein paar neugierige Flocken lassen vom Wind sich herüberwehen, wollen durchaus das Mädelchen sehen mit den roten Kältebäckchen und den goldbraunen Zottellöckchen und das Bübchen daneben, das sich eben das immer tropfende Näschen putzt. Großäugig, verdutzt, bis zum Mäulchen zugedeckt, im Wollmützchen fast versteckt, sitzt das Kleinste auf Mutters Schoß. »Kutscher, ein bisschen los, es wird kalt, Sie wissen doch, drüben zum Förster am Wald.« Der Alte schmunzelt und knallt mit der Peitsche, hühott, die Gäule bleiben bei ihrem Trott. Von drüben her Lichter, zwei altliebe Gesichter hinter den Scheiben, wo sie nur bleiben, ist schon die fünfte Stunde, da knurren die Hunde, bellen, wollen hinaus, Großmutter läuft vors Haus, da knirschen Geläut, ein Schlitten, inmitten sitzen vier liebe Leut, wie das Altchen sich freut, unter Lachen und Weinen wickelt sie aus den Tüchern die Kleinen, küsst die Tochter, nimmt ihr das Jüngste vom Knie, ein prächtiges Kindchen, Gott schütz's, Marie, neben ihr sprudelt ein Zünglein. Großmutter, komm doch rein! Großmutter, sind die Hühner noch wach? Großmutter, Vater kommt morgen nach, er lässt schön grüßen. Auf bedächtigen Füßen, als ging ihn die Sache nichts an, kommt auch der Förster langsam heran. Na, seid ihr endlich da? Gleich läuft der Fritz auf ihn zu. Großvater, du, guck mal drüben den roten Fleck. Och, Großvater, nu ist die Sonne weg. Die Sonne, lass man. Drin ist noch eine ganze feine, die wird uns bald blinken. Nu aber bitte, kommt Kaffee trinken. Der Platz wird leer, Schnee still und stumm. Der alte Kutscher lenkt langsam um, nickt vor sich her, gedankenschwer, und brummelt für sich, »Der Olfürster hätt's gut, manch einer hätt's nicht.« Ende von Weihnachtsbesuch. »13. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die drei Spatzen von Christian Morgenstern. In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, und oben drüber, da schneit es, hu! Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihre Herzlein gepoch, und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Ende von Die drei Spatzen, aufgenommen von Julia Niedermeyer. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai. Winter auf dem Semmering von Peter Altenberg. Ich habe zu meinen zahlreichen unglücklichen Lieben noch eine neue hinzubekommen. Den Schnee. Er erfüllt mich mit Enthusiasmus, mit Melancholie. Ich will ihn zu nichts Praktischem benützen, wie Scherengleiten, Rodeln, Bobfahren. Ich will ihn betrachten, ihn mit meinen Augen stundenlang in meine Seele hineintrinken, mich durch ihn und vermittelst seiner aus der dummen, realen Welt hinwegflüchten in das sogenannte weiße und enttäuschungslose Zauberreich. Jeder Baum, jeder Strauch wird durch ihn zu einer selbständigen Persönlichkeit, während im Sommer ein allgemeines Grün entsteht, das die Persönlichkeiten der Bäume und Sträucher verwischt. Ich liebe den Schnee auf den Spitzen der hölzernen Gartenzäune, auf den eisernen Straßengeländern, auf den Rauchfängen, kurz überall da am meisten, wo er für die Menschen unbrauchbar und gleichgültig ist. Ich liebe ihn, wenn die Bäume ihn abschütteln wie eine unerträglich gewordene Last. Ich liebe ihn, wenn der graue Sturm in mir ins Gesicht nadelt und staubt und spritzt. Ich liebe ihn, wenn er in sonnigen Waldlacken zerrinnt. Ich liebe ihn, wenn er pulverig wird vor Kälte wie Streuzucker. Er befriedigt mich nicht. Ich will ihn nicht benützen zu Zwecken der süßen Ermüdung und Erlösung. Ich will nicht kreischen und jauchzen durch ihn. Ich will ihn anstarren in ewiger Liebe, in Melancholie und Begeisterung. Er ist also eine neue, letzte, unglückliche Liebe meiner Seele. Ende von Winter auf dem Semmering von Peter Altenberg. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Christkind von Rainer Maria Rilke. Gestorben. Stand in gleichgültigen, brutalen, feuchtleuchtenden Lettern in dem dicken, grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen, zweiter Stock, Zimmer 12, Nummer 78, Horvath Elisabeth, Förstertochter, 9 Jahre alt. Der frühe Februarabend sah, wie mit rotgeweinten Büßeraugen, müd und mürrisch in das Zimmer 12. Die grauweißen Wände der Krankenstube schienen in dem gleichfarbenen Dämmer zu zerfließen, und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft. Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindern, deren je 2 ein Lager teilten. Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter säße, und ein kleines Mädchen, dem Fenster zunächst, hockte aufrecht in den Kissen, die Arme um die aufgestemmten Knie geschlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blassgrauen Fenster, und die karbolsatte Luft war so dicht, dass es schien, als prallten die schüchternen Laute des plaudernden Mädchens an ihr ab, und nur das versteckte Weinen aus der dunklen Ecke bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmer. So ist es im Wald an den Nebelnachmittagen des Frühherbstes. Die Stimmen aus Bach und Kraut versickern in dem Dunstmeer, und nur das Wimmern windgequälter Gipfel zittert durch den einsamen Tann. Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie entzündete die Gasflamme, die, hinter grünem Zeug versteckt, an der Mittelwand des Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich wie eine an flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig die 5 Eisenbetten. Die Schwester aber hob den Vorhang ein wenig beiseite. Ungehemmt, mit rücksichtsloser Gewalt brach das grelle rote Licht hervor. Eines von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen. Es trug die Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu, entfernte die Linnen und glättete die Matratzen. Die Kinder waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwester mit geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr. Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gelegt, und unter der schneeweißen Stirnbinde glühten ihre Augen groß wie eine einzige dunkle Frage. Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den Schoß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an. als starrte es in eine grelle, vernichtende Flamme, sprühte in seinen Fieberaugen ein unsteter, flackernder Widerschein auf. Und in unbestimmtem Bangen verkroch sich das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke. Da wandte sich die Kleine beim Fenster, und ihre Stimme war wie ein Sonntagslied. »Ist die Betty jetzt ein Engel?« Die Schwester nickte und lächelte und breitete mit ihren weißen Händen die hellblaue Hülldecke über das leere Bett. Der Tod ist ein Nummerwechsel. Die kleine Elisabeth lag jetzt drunten in der Kammer, deren weiße Außenwände sie oft vom Fenster aus gesehen hatte. Sie war kleiner geworden und brauchte mit ihren abgefrorenen Füßchen wenig Raum in dem schlichten Holzbett, an dem schon die neue Nummer angeheftet war. Die Nummer der Grube da draußen. Die war schon bereit, aber sie gähnte nicht schwarz wie der Rachen eines Untiers. Die hereinbrechende Nacht begann, ein schimmernd weißes Schneenlinnen hineinzuweben, so daß der Platz nett und verlockend aussah wie das Bettchen reicher Kinder. Und die kleine Betty in der stillen Kammer lag so ruhig und getrost da, als wüßte sie das. Die wachsweißen Händchen hielten, wie spielend, ein kleines Holzkreuz, das Haar sonnte wie ein Heiligenschein aus der Spitzenwolke des Sterbekissens, und um die dünnen, blassen Lippen blühte ein wehmütiges Lächeln, so schlingt sich ein Kranz Immortellen um das vergilbte Gebetbuchblatt. Lächelt sie, weil sie schon die liebe Mutter gesehen hat, die sie nun seit 4 Jahren beim lieben Gott erwartete? War die kleine Seele schon auf jungen, schimmerweißen Falterflügeln durch die grauen Nebel, an lauter lächelnden Sternen vorbei in die ewige Heimat geflogen? Flatterte sie schon über die weite Milchstraße, wo so viele fleißige Engel sitzen, die immer neue Sterne blasen, wie die Kinder auf Erden Seifenkugeln? War sie vielleicht schon gar nahe beim lieben Gott, der einen großen silbernen Bart haben mußte, und eine große leuchtende Krone? Dorthin dürfen doch reine Seelen. Und Narben gehen ja nicht durch bis auf die Seele, nicht wahr? Sie kriechen nur über das kleine tote Körperchen wie rote giftige Raupen. Und wenn der liebe Gott befiehlt, dass die kleine Elisabeth mit ihrem Körperchen angetan vor ihm erscheinen sollte, so werden die Wunden daran sicher schon heil sein, und man wird selbst im Himmel, wo es doch sehr hell ist, nicht einmal einen roten Striemen mehr sehen. Und das ist gut, denn der liebe Gott und die gute Mutter, sie sollen nicht wissen, dass die Stiefmutter die kleine Betty blutig geschlagen hat. Und dass sie's nie erfahren, das betete wohl die Kleine mit den blassen, gefalteten Händchen und den stillen, toten Lippen in der dunklen Leichenkammer. Seliger Weihnachtstag, da die Kleinen mit voller Ungeduld trippelnden Beinchen und leuchtenden Augen an der verschlossenen Türe lauschen, hinter der sich helle, duftende Wunder vorbereiten, mit wichtiger Miene der Mutter zusehen, die den Festtagsfisch schmort für das Abendessen, und alte Lieder auf den frischen Lippen zum Großmütterchen, das im hohen Ohrenstuhl am plaudernden Fenster träumt, hüpfen und ihm die sanften, faltigen Hände küssen. Und dann kommt wohl auch der Vater heim und bringt, Schneeperlen im Bart, ein tüchtiges Stück Winter mit und erzählt vom Christkind, das ihm auf verwehten Wegen begegnet ist und dass es Haare wie eitel Gold hat und die Hände voll bunter, prächtiger Dinge. Draußen heult der Sturm, und ein Schlitten klingt irgendwo, und alles ist so geheimnisvoll und so groß und so feierlich, dass man es nie mehr vergessen kann, ein ganzes Leben nicht. Und die kleine Elisabeth hatte es auch nicht vergessen, dass es einmal so war, als Mutter noch lebte und die fremde Frau mit dem roten Gesicht noch nicht mit am Tische saß. Und sie hockte fröstelnd am Herde, in dem ein wildes, ungastliches Feuer loderte. Ihre Sehnsucht nach der Mutter war auf einmal gar groß. und als die dicke Frau sie mit Schlägen aus der Küche trieb, da verkroch sie sich wie ein misshandelter Hund in den letzten Winkel unter dem Dache und weinte dort leise vor sich hin. Es war, als löste sich alles Schwere, Dunkle in ihr in diesen lautlosen Tränen. Sie wußte endlich nur, daß heute wieder Weihnachten war und daß alle guten Kinder fröhlich sein müssen, weil das Christkind durch die Welt geht. Der Vater fand sie dort, strich ihr mit zitternden Fingern durchs Haar und schenkte ihr ein paar Kreuzer, einen ganzen Reichtum für das Kind. Und Betty hüpfte empor und schlang mit lachenden, klaren Augen beide Arme fest um des Vaters Hals. Das war wie ein Abschied. 2 Stunden später trippelte die kleine Vaters Kreuzer in der rechten Faust durch die Gassen des Städtchens. Der Weihnachtstag war weiß und windstill, und der körnige Schnee verbrämte wie weißes Pelzwerk die dünnen Schuhe des Kindes. Es lief waldwärts. Bei den letzten Häusern traf es eine kleine Gespielin. Die verstellte ihr den Weg und sagte in überlegenem Tone, »Glaubst du, das Christkind kommt auch zu dir?« Betty schlug die großen blauen Augen auf und antwortete mit inniger Überzeugung, »Das Christkind kommt zu allen braven Kindern.« Und die Mittagsglocken klangen groß und ernst in den frostroten Weihnachtstag, als sagten sie ein Amen dazu. Beim letzten Krämer kaufte Elisabeth um ihre Kreuzer ein paar Kerzen, eine bunte lange Flitterkette, Zündhölzchen und ein riesiges Herz aus Lebkuchen. Mit diesen Schätzen beladen lief sie weiter in den Wald, wo ihr schon keine Menschen mehr begegneten als die, die Weg abseits dürres Reisigs suchten, und die sahen vergrämt und erfroren aus und achteten nicht des Kindes. Es gibt eine Stelle im Walde, wo der Abend, der sein Gold ängstlich wie ein Geizhals hinter den nächsten Berg trägt, zögernd verweilt, als könnte er sich kaum trennen von der schönen Erde. Dort stehen langstielige weiße Blüten, und die wiegen dann ihre Pracht im veratmenden Winde, wie Kinder, die dem scheidenden Vater ihre Tücher nachschwenken. So sommers. Allein auch mitten im Winter, da der frühmüde Abend die roten Sohlen durch den schimmernden Schnee schleift, rastet er dort und küsst mit letzter Glut die alte, auf verwitterter Steinsäule wohnende Wegmadonna, die ihm in einsamer Wehmut nachlächelt. Das war der kleinen Elisabeth liebster Platz. Dorthin war sie oft geflüchtet, brennende Schläge auf dem Rücken, und hatte der vergessenen Himmelskönigin ihr Leid erzählt wie einer Mutter. Und ihr war oft gewesen, als trüge das Steinbild die Züge des toten Mütterchens. Und nun hatte sie die Stelle noch viel lieber. Solange es Blumen gab, verging kein Tag, ohne dass das Kind den rostigen Nagel am Sockel mit frischem Schmuck verdeckte. Und, traun, wenn jeder Altar im Lande nur einen solchen Beter fände, Gott müsste der Welt näher kommen. Auch an diesem Weihnachtsabend ging die Kleine den gewohnten Weg und schleppte den Tand, den sie eingekauft hatte, mit sich. Ein stiller Plan machte ihre Augen glänzen und ihre Füßchen eilen. Sie warf der Steinmadonna einen neckisch ehrfurchtsvollen Blick zu, der besagen sollte, »Geld, ich bin brav, heut hast du mich nicht erwartet.« Dann ging sie ohne Zagen ans Werk. Jenseits des Pfades, an dem die Betsäule stand, begann ein junges Tannengehölz. Das kleine Mädchen wählte einen der vordersten Bäume, dessen Spitze es mit ausgestrecktem Arm eben noch erreichen konnte, und spannte die bunte Papierkette um die waagrechten Zweige, auf denen schon fester Schnee wie glitzernder Diamantschmuck prangte. Dann tropfte es die Kerzen an den Astenden fest, und zugleich mit den ersten Sternen der Heilsnacht gingen die Lichter an dem einsamen Weihnachtsbaum auf. Das war nun wirklich eine große Pracht. Um die rot schwelenden Kerzen herum schmolz der Schnee, und das glitzerte und blitzte, dass es eine Freude war. Klein Elisabeth sagte zuerst ein frommes Sprüchlein vor der Mutter Gottes her und rief, auf das strahlende Bäumchen weisend, »Freut's dich?« Und dann biss sie gar herzhaft in das Lebkuchenherz und stand mit vollen Backen so nah vor dem leuchtenden Tannenbaum, dass der Widerschein des Ganzen in ihren reinen Augen funkelte. Der ganze weite Wald schien das Christfest mitzufeiern. Die hohen schwarzen Tannen standen weit im Umkreis wie ehrfurchtsvolle Beter und staunten das just noch so unbedeutende Bäumchen an, wie Menschen ein Wunderkind betrachten. Die fernen Sterne sogar schienen sich über der Stelle zusammenzudrängen, um ja nichts von dem Schauspiel zu verlieren und dem lieben Gott und den Engeln und der guten Mutter der kleinen Elisabeth erzählen zu können, was für ein braves Kind sie wäre. Auf den dämmerigen Waldwegen aber kamen große schwarze Vögel in neugierigen Sprüngen näher. »Sie könnten auch Hunger haben«, dachte das Kind. Betty verspürte keine Furcht, und so teilte sie das mächtige Kuchenherz mit den gierigen Gästen. Ihr ward so froh und so selig, dass sie hätte singen mögen, wenn sie nur ein recht schönes, würdiges Lied gewusst hätte. Die Kerzen waren schon ziemlich tief gebrannt, da setzte sich die Kleine zu Füßen des heiligen Bildes hin mit glücklichen Augen und frostblauen Händchen. Aber vom Frieren fühlte sie nichts. Es war so wunderstill um sie, und wenn sie die Augen schloss, so sah sie sich auf dem Schoß der teuren Mutter sitzen, in warmer, traulicher Stube. Die Uhr tickte in gemessenem, behäbigem Takte, und der Wind schraubte sich in den prasselnden Kamin. Die Mutter strich ihr leise und zärtlich über den Scheitel und küßte sie mit roten, weichen Lippen mitten auf die Stirn. Sie war schön, die Mutter, schön wie die Fee im Märchen von Andersen, und trug eine seltsame Krone im reichen, flutenden Haar. Und sie anschauen, das war gut. So kam es, dass die kleine arme Elisabeth ein schöneres Christfest hatte als die reichen, satten Kinder in den schimmernden Stuben. Sie war sehr glücklich, und dieses Glück leuchtete auf dem kleinen Gesichte, wie sie so zu Füßen der Madonnensäule schlief. Die Händchen waren fest und treu gefaltet, und vom Steinbild floss ein schwarzer Schatten über das lächelnde Kind, als hätte die gnädige Himmelsfrau einen schützenden Schleier darüber gebreitet. Das Bäumchen strahlte noch einmal hell auf in mählich verlöschender Pracht, und es hub ein Schneien an, langsam und feierlich, als schwebten alle Sterne zur Erde nieder. Zwei Waisenkinder gingen an diesem Weihnachtsabend spät aus der Stadt dorfwärts durch den Wald, und sie erzählten dem Pfarrer im Dorfe atemlos mit glänzenden Augen, »Wir haben das Christkind gesehen, mitten im Wald. Es lag neben einem herrlich leuchtenden Bäumchen und ruhte aus. Und es war schön, das Christkind, so schön.« Ende von »Das Christkind«, gelesen von Hokus Pokus. »16. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Winterfliegen von Heinrich Seidel. Beleuchtet von des Mondes kaltem Strahl, liegt starr die weiße Welt im Winterfrost. Wohl ihm, dem heut ein Freund zur Seite steht, gleich mir, ein Freund, der eine Klafter Holz behaglich bullernd aufgezehrt tagüber und nun in sich befriedigt, freundlich ausstrahlt, den eigenen Überschuss. Gesegnet sei, mein alter Ofen, du, mein Winterfreund, dem, welcher draußen klingt und knirscht, zum Trotz behaglich Dasein schaffst nur du, und nimmer trägst du es nach, daß in der Sommerszeit verachtet du in einer Ecke stehst. Dann denkst du still, schon kommen wird die Zeit, da ihr an meine grünglasierten Kacheln anbetend fast voll Dank die Hände legt. Behaglich summt der Kessel mir zur Seite, umspielt von bläulich flammendem Geflacker. Sonst alles still, nur daß zuweilen draus ein Schritt vorüberknirscht in Frost gehaßt und einsam schneegedämpft ein Wagen rollt. Ein Märchen les ich gern in solcher Zeit. Den alten Hoffmann hab ich aufgeschlagen, der goldene Topf, die Königsbraut und auch des kleinen Zaches putzige Geschichte. Das liest sich gut in solcher Winternacht. So lieg ich nun gemächlich hingestreckt, zuweilen schlürfend goldig klaren Trank aus Chinas Flur, dem aus kristalliner Flasche, zu Ehren Hoffmanns beigefügt ein Schlückchen des Feuersaftes aus Jamaika. Wie ich so lese, summt es durch die Luft, mit feinem Flügel summt und lässt sich nieder, auf meines Buches Rand. Sieh, eine Fliege! Sie streicht die Beinchen sich und putzt die Flügel und krault sich flink den dick geäugten Kopf, spaziert dann weiter aufs Papier. Ich höre das Rascheln ihrer Beinchen in der Stille. Gewiß, ihr scheint das Blatt wie eine Wiese, mit schwarzem, krausem Gras. Aufsummend nun zur Tasse fliegt sie hin. Ein Tropfen blieb am Rand, den stumpfen Rüssel senkt sie vor und saugt ihn auf, behutsam und behaglich. Welch winzig Dasein gegen meins und doch noch auserlesener als meins, fürwahr, denn wen'ge sind, die durch den Winter kommen, durch Gunst des Glücks und eine warme Stube. Was summst du, kleine Fliege, für ein Lied in meiner Einsamkeit? Dein zarter Flügel, er trägt mich fort zu jener fernen Zeit, da noch das junge, unbewusste Herz voll guten, festen Kinderglaubens war, die ungekannte Welt im ahnungsreichen, in seligblauen Hoffnungsdämmer lag. Ach, ihr der Kindheit unschuldsvolle Träume, wo seid ihr hin, wo bist du, süße Torheit, die einst den Jüngling frohgemut umsummte? Ihr starb dahin im Sturm der kalten Welt. Alltäglichkeit hat euch zu Tod geregnet. Und mit der Fliegenklatsche jäh erschlug der blankpolierte Herr euch, der Verstand. Ja, wen'ge sind's, die durch den Winter kommen, durch Gunst des Glücks und durch ein warmes Herz. Ach, denk ich dran, es war doch schöne Zeit, und wie ein selig Zaubereiland liegt sie fern hinter mir, in blauen Duft gebreitet, und ist dahin und kehret niemals wieder. Ende von Winterfliegen. Aufgenommen von Crowwings.com. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weihnachtsbäume von Gustav Falke. Nun kommen die vielen Weihnachtsbäume aus dem Wald in die Stadt herein. Träumen sie ihre Waldesträume weiter im Laternenschein. Könnten sie sprechen die holden Geschichten von der Waldfrau, die Märchen webt. Was wir uns alles erdichten, das haben sie alles wirklich erlebt. Da stehen sie nun an den Straßen und schauen wunderlich und fremd darein, als ob sie der Zukunft nicht recht trauen. Es muß da was im Werke sein. Freilich, wenn sie dann in den Stuben im Schmuck der hellen Kerzen stehen und den kleinen Mädchen und Buben in die glänzenden Augen sehen, dann ist es ihnen auf einmal, als hätte ihnen das alles schon mal geträumt, als sie noch im Wurzelbette den stillen Waldweg eingesäumt. Dann stehen sie da, so still und selig, als wäre heimlich das Wünschen erfüllt, als hätte sich ihnen doch allmählich ihres Lebens Sinn enthüllt, als wären sie für Konfekt und Lichter vorherbestimmt. Und es müsste so sein, und ihre spitzen Nadelgesichter blicken ganz verklärt drein. Ende von Weihnachtsbäume, gelesen von Elli, September 2013. 18. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachten von Kurt Tucholsky. So steh ich nun vor deutschen Trümmern und sing mir still mein Weihnachtslied. Ich brauch mich nicht mehr drum zu kümmern, was weit in aller Welt geschieht. Die ist dem Andern, uns die Klage. Ich summe leis, ich merk es kaum, die Weise meiner Jugendtage. O Tannenbaum! Wenn ich so der Knecht Ruprecht wäre und käm in dies Brimborium, bei Deutschen fruchtet keine Lehre, weiß Gott, ich kehrte wieder um. Das letzte Brotkorn geht zur Neige, die Gasse gröllt, sie schlagen Schaum, ich hing sie gern in deine Zweige, o Tannenbaum. Ich starre in die Knisterkerzen, wer ist an all den Jammer schuld? Wer warf uns so in Blut und Schmerzen, uns Deutsche mit der Lammsgeduld? Die leiden nicht, die warten wieder. Ich träume meinen alten Traum. Schlag voll den Kastendünkel nieder, glaub diesen Burschen nie, nie wieder. Dann sing du frei die Weihnachtslieder. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Gelesen von Hermann Roskanz in Frankreich, 6. November 2013. »19. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachten von Erich Mühsam. Nun ist das Fest der Weihernacht, das Fest, das alle glücklich macht, wo sich mit reichen Festgeschenken Mann, Weib und Greis und Kind beschenken, wo aller Hader wird vergessen beim Weihnachtsbaum und beim Karpfenessen. Und groß und klein und arm und reich, an diesem Tag ist alles gleich. So steht's in vielerlei Varianten in deutschen Blättern. Alten Tanten und Wickelkindern rollt die Zähre ins Taschentuch ob dieser Meere. Papa liest der Familie vor, und alle lauschen und sind Ohr. Ich sah, wie so ein Zeitungsblatt ein armer Kerl gelesen hat. Er hob es auf aus einer Pfütze, dass es ihm hinterm Zaune nütze. Ende von Weihnachten, gelesen von Hokus Pokus. »20. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie man das Christkind beherbergen soll, von Clemens Brentano. Gespräch der Meisterin und Schülerin. Zur Meisterin sprach einst die Schülerin: Es ist Advent. Gott will sich uns bescheren. Als Menschenkind, gib Rat, ich sinn und sinn. Weiß nicht, was tun, wollt er bei mir einkehren. Bau ihm ein Haus. Ein Haus? Ich, armes Kind, bring kaum ein Nest zustand für meine Taube. Mein ganzes Werk blies um der erste Wind, als neulich ich gebaut die Bohnenlaube. Ein ruhsam, friedlich Herz sei dieses Haus. Von Missgunst, Hass und Neid halt du es rein. All, was nicht Liebe ist, das fege aus. Nur wo der Friede wohnt, kehrt Jesus ein. Von äußern Dingen halt dies Haus fein still. Zieh keine fremden Händel vor Gericht. Mag jeder tun und lassen, was er will. Sorg du um das allein, was deine Pflicht. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, doch welcher Raum im Haus kann würdig sein, dass ihn des großen Gottes Sohn besucht? Bau ihm allein ein fein Schlafkämmerlein. Ein Kämmerlein? Wie bring ich das zustand? Käm er zu mir? Ich schmückte meine Zelle mit Blumen, stellte alles ihm zur Hand und harrte seiner Winke auf der Schwelle. Doch geht's wohl kaum, denn wird mein Herz sein Haus, wird die Herzkammer wohl auch seine Kammer. Da fürcht ich nur, er hält's darin nicht aus. Wie soll er schlafen? Immer pocht der Hammer. Schlafkammer soll die innigste Begier nach deinem Gott in deinem Herzen sein. Des Herzens innig Sehnen baut in dir, wie in Maria Jesu Kämmerlein. Aus diesem Kämmerlein zur höchsten Zierde treib alles, was nicht Gottes ist, hinaus. Nicht Erd noch Himmel sättigt die Begierde, nur Gott allein füllt deine Sehnsucht aus. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, an inniger Begier nach ihm fehlt's nicht, ich fürchte nur, wenn er mich nicht besucht, dass aus Begier das kranke Herz mir bricht. Was aber tu ich, dass in der Begier, die selbst nie ruht, das Kindlein ruhend liege? Es bebt das Haus und auch die Kammer schier. Wo find dem Kind ich eine sanfte Wiege? Gehorsam, reines Gold vor allen Dingen, fügsam zum Bau der Wiege sich gebührt, die willig sich lässt hin und wieder schwingen, wie sie die Hand, wie sie der Fuß berührt. So soll dein Wille dem Gebot sich neigen, ohne alle Ausred und Entschuldigung. Dann weint das Kindlein nicht mit süßem Schweigen, ruht sanft in deines Herzens Huldigung. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, die heilge Obedienz baut mir die Wiege. Doch wer ist's, der mir Stroh zusammensucht, damit das Kind nicht auf den Brettern liege? Demütigung, die aller Tugend Grund, die Mut vor Gott und Menschen hingegeben, macht auf dem eigenen Feld dir einen Bund, von Stroh so schwer, dass du ihn kaum kannst heben. Regt Hoffart sich, leg ihr die Fragen vor. Wie viele Tag in Sünd hab ich vergeudet, wie edle Zeit in Eitelm ich verlor, wie viel durch Ärgernis hab ich verleitet. Hätt Gott mit seiner Gnad mich nicht gestützt, Gelegenheit der Sünde nicht genommen, nicht sorgsamer als andere mich geschützt, wie wär ich dann der Todesschuld entkommen? Wie lebe ich jetzt, erfülle ich das Gebot, das Gott auf Stein und in mein Herz geschrieben? Forsch ich auch redlich, was dem Christen Not, und üb ich's treu im Glauben, Hoffen, Lieben? Herr, nehmest deine Gnade du von mir, ließest meinen Sinnen frei mich hingegeben. O, welche Schuldenlast erwüchs mir hier, und welche Strafe in dem ewigen Leben! Prüf dich, mein Kind, die liebe Demut so, wirst du auf deinem Acker bald erkennen, wie wenig Weizen und wie vieles Stroh legst in die Wiege, jemands wird verbrennen. Weh, Stroh und Stroh, wer doch vor Feuergefahr sein bisschen Habe schon gesichert hätte. O heiliger St. Florian, bewahr! Doch rat mir, Meisterin, nun auch zum Bette. Das Bettlein sei vollkommene Geduld, in äußerer und innerer Bedrängnis. Bedenke deine überflüssige Schuld und preise Gottes strafendes Verhängnis. Trag alles Leid ergeben und geduldig. Mehr wirst du leiden nie, als du verdienet. Mach du ein Bettlein draus, dem Kind unschuldig. Es kömmt vom Himmel, dass es dich versühnet. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, dass ein weich Bettchen komme in die Wiege. Doch wo, wenn's Kindlein nach dem Kissen sucht, nehm ich es her, dass sanft sein Häuptlein liege. Das Kissen wird die liebe Sanftmut sein. Niemand betrübe, ärgere oder störe. Zu allem sprich begütigend allein. Und mut'ger Laune niemals Raum gewähre. Zürn nicht dem Hündlein, wenn's am Tische kratzt, und nicht dem Bettler, wenn er nicht rangierlich zerlegt die Vöglein und beim Essen schmatzt. Ja, was du reichst so zierlich, ist beschmierlich. In Worten, Werken und Gebärden dein herrscht Friede, Stille, ruhiges Gewissen. Hüll in Ehrwürdigkeit die Sanftmut ein, dann fühlst dem Kindlein du ein sanftes Kissen. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, wie aber soll das Leintuch ich bereiten, das übers Bettlein ich nach Sitt und Zucht dem lieben Kindlein reinlich aus muß breiten. Das Leintuch ist dein Dasein keusch und rein, das unter dem Gebet wird fein gesponnen und gleich gewebet unter mancher Pein, dann ausgespannt beim Kreuze in der Sonnen. Und zwischen Lilien wird's bei Tag und Nacht im Taue frommer Tränen weiß gebleichet und vom Gewissen sorgsamlich bewacht, bis es den Lilien an Farbe gleichet. Mit Gott und seinem Engel sei's versucht, mit reinen Füßen zu dem Ziel zu wallen, das Cäsar sterbend sinkend noch mit Zucht sein Kleid geordnet hat, mir stets gefallen. Ich spinne, webe, Gott geb Sonnenschein, Herr, ich bitt gar schön, wenn ich's Tuch ausstrecke, dass ich's mit Tränen bleiche, Lilienrein, doch breit ich's über, fehlt mir noch die Decke. Die Decke sei auf die Barmherzigkeit und Güte Gottes hoffen und vertrauen, dass die bereute Schuld dir Gott verzeiht, die du bekennt hast, darauf musst du bauen. Vertrau auf den barmherzigen Gott allein. Bringst du gleich Buß und gutes Werk entgegen, wird doch Barmherzigkeit nur verzeihen. Dem Hoffen, Glauben wird der Liebe Segen. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, ich hoff und glaub, wenn ich mit Liebe decke Gottes Barmherzigkeit, die mich besucht, dass diese auch sich nach der Decke strecke. Du lehrtest mich, wie ehrsam und bequem der Wiege Inneres ich mit Bettwerk fülle. Lehr mich vom Äußern auch, woher ich nehm das Wiegenband, den Bogen und die Hülle. Die heiße Lieb zu deinem Gott und Herrn wird dir ein Wiegenband gar köstlich weben. Von diesem Band gewiegt wird Jesus gern dem Herzen, das ihn sucht, entgegenschweben. Der hohe Fürst fühlt mit der Liebe Band sich in der Wiege gern von dir umschlungen, das ihn um dich so eng am Kreuz umwand, bis ihm aus Lieb sein heilges Herz zersprungen. Als Bogen richt die gute Meinung auf, dass nur zu Gottes Lob und größerer Ehre als seinem Ziel dein Tun und Lassen lauf und weder hier noch dort nach Lohn begehre. Des edlen Königs Augen ruhen gern auf diesem Bogen fest und gleich gründet, denn von den Werken gilt vor Gott dem Herrn die Meinung nur, auf die sie sind gegründet. Das Tuch, das schattend hüllt den Bogen ein, bereitet dir ein fromm verstandenes Schweigen. Sprich nie, was nicht zu Gottes Ehr allein, noch zu dem Heil des Nächsten kann gereichen. So um den hohen Gast durch Schweigen sei ein friedlich schirmend Schlummerzelt geschlagen. Vergeblich Wort und nütze Schwätzerei zerreißt das Zelt, das Licht und Fliegen plagen. Dann brauchest du auch frommer Mägde drei, bei Tag und Nacht des hohen Kinds zu pflegen. Ein Wink, ein Seufzer, schon ruft sie herbei, flink eilen seinen Wünschen sie entgegen. Jetzt, liebe Meisterin, gib mir Bescheid, wo ich drei solche fromme Mägde finde. Du selbst ja klagtest früher alle Zeit, es sei jetzt solche Not um das Gesinde. Die erste Magd soll die Erinnerung sein. Memoria ist stets bei Tag und Nacht, wie sie das Haus des Königs halte rein und auf sein Lob und seine Ehr bedacht. In ihrem Garten wächst Vergissmeinnicht, was sie bemerkt, verschiebt sie nicht auf morgen. Gleich bei der wohlgeschürten Lampe Licht trägt sie's der zweiten Magd auf, zu besorgen. Prudentia, Vernunft, Vorsichtigkeit, heißt diese und ist Schaffnerin im Haus. Sie ordnet, schafft und teilt zu seiner Zeit ein jed Geschäft dem dritten Mägdlein aus. Vom Maulbeerbaum nimmt sie ein Beispiel gut, der bis zur warmen Zeit und Blätter bleibet, und auch vom Hirsch, der wiederkauend ruht, bis ihn die Not zu schnellem Laufe treibet. Die Schaffnerin befiehlt der dritten Magd, Voluntas heißt sie, ist ganz guter Wille, und führet, was Prudentia ihr sagt, flink und gehorsam aus in aller Stille. Ein kluges Hündlein mit gerecktem Ohr blickt eifriger nicht auf des Meisters Winke, als zu Prudentia Voluntas blickt empor, und alles tut sie gleich, die treue Flinke. Sie wacht und bringt herzu und treibet auf, bewahrt, was da, und findet, was verloren. Sie dienet ruhend und in schnellem Lauf, und murret nicht, auch noch so scharf geschoren. So wohl bedienet wird der hohe Gast in deinem Herzen wie im Himmel wohnen, und wie jungfräulich du Geliebten hast, dich wie ein König seine Braut belohnen. Gott in der Höhe sei nun Lob und Preis, und auf der Erde allen Menschen Friede. Die guten Willen sind, das singe leis, dem lieben Kinde du als Wiegenliede. Mit Gott und meinem Engel sei's versucht, und wird das Ganze auch nicht würdig sein, dass mich das liebe Himmelskind besucht, bitt ich Sankt Josef um sein Eselein. Ende von »Wie man das Christkind beherbergen soll«, aufgenommen von Julia Niedermeyer und Rebecca Braunert-Plankert. »21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In der Christnacht von Ottokar Kernstock. Ein Bettelkind schleicht durch die Gassen. Der Markt lässt seine Wunder sehen. Lichtbäumchen, Spielzeug, bunte Massen. Das Kind blieb traumverloren stehen. Aufseufzt die Brust, die leidgepresste, die Wimpern sinken tränenschwer. Ein freudlos Kind am Weihnachtsfeste, ich weiß kein Leid, das tiefer wär. Im Prunksaal gleißt beim Kerzenscheine der Gaben köstliches Gemisch, und eine reich geputzte Kleine streicht gähnend um den Weihnachtstisch. Das Schönste hat sie längst, das Beste, ihr Herz ist satt und wünscht nichts mehr. Ein freudlos Kind am Weihnachtsfeste, ich weiß kein Leid, das tiefer wär. Doch gelt's in Wahrheit zu entscheiden, wer des Erbarmens Preis verdient. Ich spräch, das Ärmste von euch beiden bist du, du armes, reiches Kind. Ende von »In der Christnacht«, gelesen von Carlsson. »22. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kayo. Des Kaisers Vision von Selma Lagerlöf. Des Kaisers Vision. Es war zu jener Zeit, da Augustus Kaiser in Rom und Herodes König in Jerusalem war. Da geschah es, dass eine sehr bedeutsame und heilige Nacht auf die Erde sich breitete. Es war die schwärzeste Nacht, die man je gesehen hatte. Man hätte glauben können, die ganze Erde sei in ein riesiges Kellergewölbe versunken. Unmöglich war es, Wasser von Land zu unterscheiden, und auf den bekanntesten Wegen konnte man sich nicht zurechtfinden. Es konnte auch gar nicht anders sein, denn kein Lichtstrahl drang vom Himmel herab. Alle Sterne waren daheim in ihren Häusern geblieben, und der freundliche Mond hatte sein Antlitz von der Erde abgewandt. Und ebenso tief wie die Finsternis war die Stille. Die Flüsse hatten ihren Lauf gehemmt, kein Windhauch regte sich, und sogar das Espenlaub hatte aufgehört zu zittern. Wäre man zum Meere hinabgegangen, so hätte man entdeckt, dass die Wellen nicht mehr den Strand umspülten, und wäre man in die Wüste gegangen, so hätte der Sand nicht unter den Füßen geknirscht. Alles war wie versteinert und reglos, um diese heilige Nacht nicht zu stören. Das Gras wagte nicht zu wachsen, der Tau konnte nicht fallen, und die Blumen getrauten sich nicht, Düfte auszuhauchen. In dieser Nacht jagten die Raubtiere nicht nach Beute, die Schlangen bissen nicht, die Hunde bellten nicht. Und was noch weit herrlicher war, keines der leblosen Dinge hätte die Heiligkeit der Nacht dadurch entweihen mögen, dass es sich zu einer Übeltat hergab. Kein Dietrich hätte ein Schloss öffnen können, und kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu vergießen. In dieser Nacht nun schritt eine kleine Zahl von Menschen aus dem kaiserlichen Palast auf den Palatin und schlug die Richtung über das Forum nach dem Kapitol ein. Die Ratsherren der Stadt hatten am jüngst verflossenen Tage den Kaiser befragt, ob er Einspruch erheben würde, wenn sie auf Roms geheiligtem Berge einen Tempel für ihn erbauen ließen. Augustus jedoch hatte seine Zustimmung nicht sogleich erteilt. Er wusste nicht, ob es den Göttern wohlgefällig sein würde, dass er einen Tempel neben ihren Altären besäße. Und er hatte geantwortet, dass er zuvor seinem Schutzgeist ein nächtliches Opfer darbringen wolle, um den Willen der Götter zu erforschen. Und er war es, der nun von einigen Getreuen geleitet, sich anschickte, dieses Opfer darzubringen. Augustus ließ sich in seiner Sänfte tragen, denn er war alt, und das Ersteigen der hohen Treppen des Kapitols wäre ihm beschwerlich gefallen. Er selbst hielt es Vogelbauer mit den Opfertauben. Weder Priester noch Soldaten oder Ratsherren folgten ihm, nur seine nächsten Freunde. Die Fackelträger schritten vor ihm her, um einen Weg durch das nächtliche Dunkel zu bahnen, und hinter ihm gingen Sklaven, die den dreifüßigen Altar, die Messer, das heilige Feuer und alles andere trugen, was zur Opferung notwendig war. Da der Kaiser unterwegs heiter mit seinem Getreuen plauderte, achtete niemand von ihnen auf die grenzenlose Verschwiegenheit und Stille dieser Nacht. Erst als sie die oberste Terrasse des Kapitols erreicht hatten, dessen leerer Platz für den neuen Tempel ausersehen worden war, wurde ihnen offenbar, dass Ungewöhnliches bevorstand. Diese Nacht glich keiner ihrer Schwestern, denn die Kommenden gewahrten oben am Felsenabhang eine höchst seltsame Erscheinung. Anfangs glaubten sie, einen uralten, verkrüppelten Olivenbaum zu erkennen. Dann meinten sie, es müsse eine steinalte Statue aus dem Jupitertempel auf den Felsen hinausgewandert sein. Schließlich schien ihnen, dass jene Erscheinung nur die alte Sibylle sein könnte. Nie hatten sie etwas so Altes, Verwittertes und Gigantisches gesehen. Diese greise Frauengestalt wirkte schreckenerregend. Wäre der Kaiser nicht dabei gewesen, so hätten sie ihr Heil in der Flucht gesucht, um zu Hause in ihre Betten zu kriechen. »Das ist jene«, flüsterten sie untereinander, »die der Jahre so viele zählt, wie es Sandkörner an der Küste ihrer Heimat gibt. Weshalb ist sie just in dieser Nacht aus ihrer Höhle herausgekommen? Was kündigt sie dem Kaiser und dem Reich? Sie, die ihre Prophezeiungen auf das Laub der Bäume niederschreibt und weiß, dass der Wind ihr Orakelwort jenem zuweht, für den es bestimmt ist.« So entsetzt waren sie, dass sie alle auf die Knie gestürzt wären und die Stirn an den Boden gepresst hätten, hätte die Sibylle sich auch nur im geringsten bewegt. Sie aber saß da, als wäre alles Leben aus ihr entwichen. Sie kauerte am äußersten Rande des Felsens, hatte die Augen mit der Hand beschattet und spähte in die Nacht hinaus, als hätte sie den Felsen erklommen, um etwas, das sich in weiter Ferne zutrug, schärfer beobachten zu können, saß sie dort. Sie konnte also in solch einer Nacht dennoch etwas erkennen. Eben hatten der Kaiser und sein ganzes Gefolge wahrgenommen, welch tiefe Dunkelheit herrschte. Niemand konnte eine Handbreit vor sich etwas sehen, und welche Stille, welch unergründliches Schweigen. Nicht einmal das dumpfe Murmeln des Tiber war zu vernehmen. Die Luft lastete erstickend auf den Menschen, kalte Schweißtropfen bedeckten ihre Stirn, und steif und kraftlos hingen ihre Hände herab. Sie ahnten, dass sich Grauenvolles ereignen würde. Niemand jedoch wollte seine Angst verraten, sondern alle versicherten dem Kaiser, dass dies eine gute Vorbedeutung sei. Denn die ganze Nacht hielt er den Atem an, um einen neuen Gott zu empfangen. Sie mahnten Augustus, sein Opfer zu beschleunigen, und sagten, dass die alte Sibylle sicherlich, um seinen Schutzgeist zu begrüßen, aus ihrer Höhle emporgestiegen sei. Aber in Wirklichkeit war die alte Sibylle so ganz von einer Vision erfüllt, dass sie von der Ankunft des Augustus auf dem Kapitol nichts gemerkt hatte. Ihr Geist war in einem fernen Lande. Dort, so schien es ihr, wanderten sie über eine weite Ebene. In der Finsternis pochte ihr Fuß unaufhörlich gegen Hindernisse, die sie für kleine Erdhügel hielt. Sie beugte sich, mit den Händen tastend, zur Erde. Nein, es waren nicht Erdhügel, sondern Schafe. Sie wandelte zwischen großen Herden schlummernder Schafe dahin. Jetzt gewahrte sie die Hirtenfeuer. Sie brannten inmitten des Feldes, und sie suchte dorthin zu gelangen. Schlafende Hirten hatten sich um die Feuer gelagert, und neben ihnen sah man lange, spitze Stecken am Boden, mit denen sie ihre Herden gegen die wilden Tiere zu verteidigen pflegten. Aber waren jene kleinen Tiere mit den funkelnden Augen und den buschigen Schwänzen, die dort zum Feuer heranschlichen, nicht Schakale? Und dennoch schleuderten die Hirten nicht ihre Stecken nach ihnen. Die Hunde schliefen ruhig weiter. Die Schafe flohen nicht, und die Raubtiere streckten sich neben den Menschen zum Schlummer hin. Das alles sah die Sibylle, aber sie wußte nichts davon, was sich hinter ihr auf dem Gipfel des Berges zutrug. Sie wußte nichts davon, dass man dort einen Altar errichtete, ein Kohlenfeuer entzündete, Weihrauch ausstreute und dass der Kaiser eine Taube aus dem Vogelbauer nahm, um sie zu opfern. Seine Hände waren jedoch so schlaff, dass er den Vogel nicht festhalten konnte. Die Taube befreite sich mit einem einzigen Flügelschlage, schwang sich empor und verschwand im Nachtdunkel. Als dies geschah, blickten die Hofherren voller Misstrauen nach der alten Sibylle hin. Sie glaubten, sie müsse die Urheberin dieses Missgeschicks sein. Konnten sie wissen, dass Sibylle noch immer am Kohlenfeuer der Hirten zu stehen wähnte und dass sie eben einem leisen Klange lauschte, der bebend durch die todesstille Nacht schwebte? Sie vernahm ihn, lange bevor sie inne ward, dass er nicht von der Erde kam, sondern aus dem Gewölk drang. Endlich hob sie ihr Haupt, und nun sah sie lichte, strahlende Gestalten durch das Dunkel hingleiten. Es waren Scharen kleiner Engel, die lieblich singend und gleichsam suchend über die weite Ebene hin und her flogen. Indessen die Sibylle dem Engelsang lauschte, bereitete sich der Kaiser zu einem erneuten Opfer. Er wusch sich die Hände, säuberte den Altar und ließ sich die zweite Taube reichen. Aber obwohl er sich jetzt aufs Äußerste bemühte, sie festzuhalten, entglitt der geschmeidige Taubenkörper seiner Hand, und der Vogel schwang sich in die unerdringliche, dunkle Nacht empor. Entsetzen faßte den Kaiser. Vor dem leeren Altar stürzte er auf die Knie und betete zu seinem Schutzgeist. Er flehte ihn um die Kraft an, auf daß er alles Unheil abwende, das diese Nacht zu verkünden schien. Auch davon hatte die Sibylle nichts wahrgenommen. Mit ganzer Seele lauschte sie dem Engelsang, der immer mächtiger anschwoll. Schließlich ertönte er so stark, daß die Hirten davon erwachten. Sie stützten sich auf ihre Ellbogen und sahen leuchtende Scharen silberweißer Englein in langen, wogenden Reigen gleich Zugvögeln hoch oben im Dunkel schweben. Einige hatten Lauten und Geigen in den Händen, andere trugen Zittern und Harfen, und ihr Gesang erklang so fröhlich wie Kinderlachen und so sorglos wie Lerchengezwitscher. Als die Hirten dies vernahmen, erhoben sie sich also bald, um sich nach der Bergstadt zu begeben, in der sie wohnten, und dort von dem Wunder zu berichten. Sie tasteten sich vorwärts auf einem schmalen, gewundenen Pfade, und die alte Sibylle folgte ihnen in Gedanken. Plötzlich wurde es oben auf dem Berge hell. Mitten darüber flammte ein großer, klarer Stern, und die Stadt auf dem Berggipfel erschimmerte wie Silber im Sternenlicht. Alle die schwebenden Engelscharen flogen darauf zu, und die Hirten beschleunigten ihre Schritte, so daß sie fast liefen. Als sie die Stadt erreicht hatten, sah sie, dass die Engel sich über einen niedrigen Stall in der Nähe des Stadttores versammelt hatten. Es war eine elende Baracke mit einem Strohdach und dem nackten Felsgestein als Rückenwand. Senkrecht darüber stand der Stern, und dort scharten sich die Engel immer dichter und dichter. Einige setzten sich auf das Strohdach oder ließen sich auf der steilen Felswand hinter dem Hause nieder. Andere flogen mit flatternden Schwingen hin und her. Hoch, hoch oben war die Luft von ihren strahlenden Schwingen verklärt und erleuchtet. In demselben Augenblick, als der Stern über der Bergstadt aufglomm, erwachte die ganze Natur, und den Männern auf der Höhe des Kapitols konnte der plötzliche Wechsel nicht entgehen. Sie fühlten, dass frische Winde sie umkosten, liebliche Düfte strömten empor, die Bäume rauschten, der Tiber begann zu murmeln, die Sterne glänzten, und der Mond stand hoch am Himmel und erhellte die Welt. Und aus den Wolken schwangen sich zwei Tauben herab und ließen sich auf des Kaisers Schultern nieder. Als dieses Wunder geschah, erhob sich Augustus in stolzer Freude. Seine Vertrauten und Sklaven aber sanken auf die Knie und riefen, »Ave Caesar, dein Schutzgeist hat dir nun Antwort gegeben. Du bist der Gott, der auf dem Gipfel des Kapitols angebetet werden soll.« Und die Huldigung, die jene begeisterten Männer dem Kaiser darbrachten, hallte so mächtig, dass die greise Sibylle sie hörte. Sie war aus ihrer Entrücktheit erwacht. Sie erhob sich von ihrem Platze am Felsenabhang und schritt auf die Menschen zu. Es war, als hätte sich eine düstere Wolke aus der Tiefe des Abgrunds emporgehoben und drohte über den Felsgipfel hinabzustürzen. Grausig war die alte Sibylle in ihrer Greisenhaftigkeit. Struppiges Haar hing in wirren Strähnen um ihr Haupt, die Gelenke der Glieder waren unförmig gestaltet, und die fahlgelbe Haut umgab den Körper hart wie Baumrinde, Runzel an Runzel. Aber gewaltig und ehrfurchtgebietend schritt sie auf den Kaiser zu. Mit der einen Hand umspannte sie sein Handgelenk, mit der anderen wies sie nach dem fernen Osten. »Sieh«, gebot sie ihm, und der Kaiser hob die Augenlider und blickte hinab. Der weite Raum eröffnete sich seinen Augen, und seine Blicke drangen bis ins ferne Morgenland. Er sah einen dürftigen Stall unter einer steilen Felswand, in dessen offener Tür einige Hirten knieten. Drinnen im Stall sah er eine junge Mutter. Sie kniete vor einem kleinen Kinde, das auf einem Strohbündel am Boden lag, und die unförmigen, knochigen Finger der Sibylle wiesen auf dieses arme Kindlein hin. »Ave Caesar«, sprach die Sibylle mit einem hohen Lachen. »Dort liegt der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden wird.« Da wich Augustus von ihr zurück, wie vor einer Wahnwitzigen. Aber nun kam die mächtige Sehergabe über die Sibylle. Ihre wilden Augen begannen zu glühen, ihre Arme streckten sich zum Himmel empor, ihre Stimme verwandelte sich, als wäre es nicht mehr ihre eigene, und sie bekam einen Klang und eine Kraft, dass sie auf dem weiten Erdengrund hätte vernommen werden können. Und sie sprach Worte aus, die sie hoch oben in den Sternen zu lesen schien. »Auf der Höhe des Kapitols wird man den Weltenerneuerer anbeten, den Christ oder den Antichrist, doch nicht einen schwachen Sterblichen.« Nachdem sie also gesprochen hatte, schritt sie an den vor Schreck erstarrten Männern vorüber, langsam von der Berghöhe hinab und verschwand. Augustus aber erließ am nächsten Tag ein strenges Verbot der Absicht, einen ihm geweihten Tempel auf dem Kapitol zu bauen. Stattdessen errichtete er dort ein Sanktuarium für den neugeborenen Gottessohn und nannte es Himmelsaltar. Ende von Des Kaisers Vision. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Oktober 2013. Weihnachten 1830 von Peter Rosecka. In der heiligen Christnacht sind die Leute schon wieder von allen Seiten herbeigekommen. Die von den Spanlunden abgefallenen Glühkohlen sind lustig hingeglitten über die Schneekruste wie Sternschnuppen. Viele Weltler sind in ihrem Begehr nach der mitternächtigen Feier ein gut Stück zu früh dran. Da die Kirche noch nicht aufgesperrt und im Freien es kalt ist, so kommen sie zu mir in das Schulhaus. Ich schlage Licht, und da ist bald die ganze Schulstube voll Menschen. Die Weiber haben weiße, bandartig zusammengelegte Tücher um das Kinn und über die Ohren hinaufgebunden. Sie huschen recht um den Ofen herum und blasen in die Finger, um das Frostwehen zu verblasen. Die Männer halten sich fest in ihren Lodengewändern verwahrt. Sie behalten ihre Hüte auf den Köpfen, sitzen auf den Tischbrettern der Schulbänke und besehen mit wichtigtuender Bedächtigkeit die Lehrgegenstände, welche die Jüngeren den Älteren erklären. Einige gehen auch über den Boden auf und ab und schlagen bei jedem Schritte die gefrorenen Schuhe aneinander, dass es klappert. Fast alle rauchen aus ihren Pfeifen. Der Urwald ist auszurotten, aber das Tabakrauchen nimmer. Ich kleide mich rasch an, ich soll in der Kirche doch der Erste sein. Jählings klopft es sehr stark an der Tür. Die Waldleute klopfen nicht, wer ist es also? Eine weiße Schafwollenhaube guckt herein, und unter der Haube steckt ein alter Runzelkopf mit weißen Lockensträhnen. Also gleich erkenne ich den Waldsänger. Heute trägt er einen gar langen Rock, der bis zu den Waden hinabgeht und mit Messinghäkelchen zugeknöpft ist. Darüber hängt ein Schnappsack und eine Seitenpfeife, und auf einen Hirtenstab stützt sich der Alte, und seinen braunen, weltumfassenden Hut hält er in seinen Händen. Dieser Hut ist seine Hütte und sein Heim und seine ganze Welt. Ein guter Hut, denkt er, ist das Beste im Weltgetümmel, und der Erdehut nennen sie den Himmel. »Was hocket ihr denn da, ihr Bärenhäuter?« ruft der Rüpel laut und lustig. »Draußen scheint schon lang die Sonne. Gelobt sei der Herr, und ich bringe euch die wundersame Mär, die sich heut zugetragen hat, drunten in der Bethlehemstadt. Hört ihr keine Schalmei und kein Freudenschrei? So luget zum Fenster hinaus, taghell beleuchtet ist jedes Haus.« Die Leute stecken ihre Köpfe richtig zu den Fenstern, aber da ist nichts als der finstere Wald und der Sternenhimmel. Was sollten sie ansonsten denn noch sehen? Der Alte guckt schmunzelnd nach links und nach rechts, wie viel er wohl Zuhörer habe. So nach stellt er sich mitten in die Stube hin, pocht mit dem Stocke mehrmals auf den Fußboden und hebt so an zu reden. Da stehe ich allein draußen auf der Heid und schau schläfrig herum weit und breit und treib meine Schäflein zusammen, hab dabei gehabt ein wutzelfeists Lamm. Und wie ich das anschau eine Weile, da höre ich ein Ketz und ein Gschall, grad hoch in der Luft, es ist wahr, und sie musizieren sogar. Ich hab nit gewusst, was das bedeutet, und wer denn da tobt voller Freud. Die Lämmlein seien gesprungen drauf, eins nach dem andern auf, das Feiste hat so lieblich plärrt, wie es das Wunder hat gehört. Drauf seh ich, hab gemeint, es ist ein Meer, kleine Buben fliegen in Lüften umher. Ein Engel fliegt grad auf mich zur, den frag ich, was gibt's denn heut, Bur? Da schreit er gleich lustig und froh, Gloria in excelsis Deo. Das kunnt ich mein Eid nicht verstehen. Geh, Böbel, muß Deutsch mit mir reden, ich bin ein armer Hirt in der Gemein, und die Lämmlein können auch nicht Latein. So macht sich der Hirt nur geschwind auf und geh er nach Bethlehem drauf. Dort wird er finden ein neugeboren Kindelein, ja gar ein wunderschön Kind liegt zwischen Esel und Rind. Nicht in einem Königssaal, nur in einem Ochsenstall liegt unser eingequatschter Gott, der uns hilft aus aller Not. Das ist des alten Sängers Botschaft, die er während der Weihnachtszeit in allen Häusern verkündet. Wir haben ihm einen kleinen Botenlohn gegeben, da sagt er noch ein paar heitere Sprüche und humpelt wieder zur Tür hinaus. Die Leute sind ganz schweigsam und andächtig geworden, und erst als die Kirchenglocken zu läuten anheben, werden sie wieder lebendiger und verlassen, unbeholfen in Worten und Gebärden, die Stube. Ich habe das Licht ausgelöscht, das Haus verlassen und bin in die Kirche gegangen. Das ist die Nacht, in welcher vom Orient bis zum Okzident die Glocken läuten. Ein Freudenruf schallt durch die Welt, und die Lichter strahlen wie ein Diamantgürtel um den Erdball. Auch in unserer Kirche ist es Licht wie am hellen Tage, nur zu den Fenstern schaut die schwarze Nacht herein. Jeder hat ein Stück Kerze oder gar einen ganzen Wachsstock mitgebracht, denn in der Christnacht muß er seinen Glauben und sein Licht haben. Die Leute drängen sich zum Kripplein, das heute an der Stelle des Beichtstuhles aufgerichtet worden ist. Ich habe vor mehreren Jahren aus Linden und Eschenholz die vielen kleinen Figuren geschnitzt und sie zur Versinnlichung der Geburt Christi zusammengestellt. Es ist der Stall mit der Krippe, mit dem Kindlein, mit Maria und Josef, mit Ochs und Esel, es sind die Hirten mit den Lämmlein, die heiligen Könige mit den Kamelen, es sind ferner spaßhafte Gestalten und Gruppen, wie sie Freude, Wohltun und Liebe zum Christkinde nach der Leute Auffassung ausdrücken sollen. In der Luft hängen die Engel und die Sterne, und im Hintergrunde ist die Stadt Bethlehem. Was der Rüpel weiß zu sagen in Worten, das will ich durch diese Bilder erzählen. Und die Leute erbauen sich Bass an dieser Darstellung. Aber sie halten sie, Gott sei Lob, eben nur wie ein Bild, von dem sie wissen, dass es nichts bedeuten und nichts wirken kann als die Erinnerung. Mit einem heiligen Bilde auf dem Hochaltare wäre das anders, das hätten sie Jahr um Jahr und in allen Lebenslagen vor Augen, das täten sie wohl zum Herrgott selber machen. Auf dem Chore ist in dieser Nacht Unheil gewesen. Der Pfarrer stimmt schon das ambrosianische Loblied an, ich sitze an der Orgel und ziehe zur hohen Festfreude alle 6 Stimmenzüge auf, da platzt jählings der Blasebalg, und die Orgel stöhnt und pfaucht und gibt keinen einzigen klingenden Ton. Meiner Tage bin ich nicht in solcher Verlegenheit gewesen wie in dieser Stunde. Ich bin der Schulmeister, der Choraufseher, ich muß Musik machen, und die Musik ist ja eigentlich das Fest, und ohne Musik gibt es in der Kirche gar keine Christnacht. Aller Leut Herzen hüpfen, aller Leut Ohren spitzen sich der Musik entgegen, da schürft mir der Teuxl jetzt den Blasbalg auf. Ich habe meinen Kopf in die Hände genommen, hätte ihn am liebsten zum Fenster hinausgeworfen. Vergebens hüpfen meine Finger alle 10 über die Tasten hin, taubstumm ist das ganze Zeug und wie maustot. Der Paul Holzer, sein Weib und die Adelheid von der Schwarzhütte, die auf dem Chore neben mir sitzen, merken wohl meine Pein, aber sie rücken nur so hin und her und hüsteln und räuspern sich und heben an, in hellen Stimmen zu singen, »Herrgott, dich loben wir all«. Das ist mir wie Öl ins Herz gegangen. Aber das Lied wird bald aus sein, und danach kommt das Hochamt, und da muß Musik, Chormusik sein um alle Welt. Holpert der alte Rüpel die Treppe herauf. »Schulmeister, will schon heut die Orgel schweigen, so nimm die Geigen.« »O Gott, Rüpel, die ist zu Holdenschlag beim Leimen.« »Und konnt ich auch die Geigen nicht zu Wege bringen, so tät ich bei meiner Treue die Kirchenlieder auf der Zither singen.« Für dieses Wort habe ich den Alten so stürmisch umarmt, dass er erschrocken ist. Ich eile und hole die Zither, und bei dem Hochamte klingt auf dem Chor ein Saitenspiel, wie es in dieser und etwan auch in einer anderen Kirche niemals so gehört worden ist. Die Leute horchen, der Pfarrer selber wendet sich ein wenig um und tut einen kurzen, raschen Blick gegen mich herauf. Und so ist mitten in der langen Winternacht zu Winkelsteg das Christfest gefeiert worden. Leise zittern und wiegen die Saitentöne, sie singen dem neugeborenen Jesukindlein das Wiegenlied und den Menschen den Frieden. Und sie schrillen und wecken das schlafende Kind, ehe der falsche Herodes kommt, und sie trillern ein Wanderliedchen für die Flucht nach Ägypten. Ich spiele den Messgesang, spiele Lieder, wie sie meine Mutter gesungen und mein Nährvater, der gute Schirmmacher, und im Hause des Freiherrn die Jungfrau. Und letztlich weiß ich selber nicht mehr, was ich kindischer Mann der Gemeinde und dem heiligen Kind hab vorgespielt in dieser Christnacht. Ich werde den Winkelstegern noch so verrückt wie der Reimröpel. Nach dem Mitternachtsgottesdienst hat der Pfarrer durch mich die Ärmsten der Gemeinde, die Alten, die Presthaften, die Verlassenen, zu sich in den Pfarrhof rufen lassen. Je, da ist es noch heller als in der Kirche. Da ist mitten in der Stube ein Baum aufgewachsen, und der blüht in Flammenknospen an allen Ästen und Zweigen. Da gucken die alten Männlein und Weiblein Gotts wunderlich drein und kichern und reiben sich die Augen über den närrischen Traum. Dass auf einem Baum des Waldes Lichter wachsen, das haben sie all ihrer Tage noch nicht gesehen. Jenes Wundervöglein von den 1000 Jahren, sagt der Pfarrer, sei wieder durch den Wald geflogen, habe ein Samenkorn in den Boden gelegt, und dem sei dieses Bäumchen mit den Flammenblüten entsprossen. Und das sei der dritte Baum des Lebens. Der erste sei gewesen der Baum der Erkenntnis im Paradiese, der zweite sei gewesen der Baum der Aufopferung auf Golgatha, und dieser dritte Baum sei der Baum der Menschenliebe, der uns das Golgatha der Erde wieder zum Paradiese gestalte. Im brennenden Dornbusch habe Gott vormaleinst verkündet, und in diesem brennenden Busche wiederhole er es heute. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hierauf hat der Pfarrer die Kleidung und Nahrung verteilt, wie die Gaben bestimmt gewesen, und die Worte gesagt, »Nicht mir danket, das Christkind hat's gebracht.« du mein«, rufen die Leute zueinander, »jetzt und steigt uns das Christkind schon gar in den Wald herein. Ja, weil wir halt eine Kirche haben und so viel einen guten Herrn Pfarrer.« Der Rüpel, auch einer der Beschenkten, ist allein kindischer als die anderen allmit zusammen. Er eilt um den Baum herum, als täte er das Christkind suchen im Gezweige. »Aber mein«, schreit er endlich, »die Sonne darf nicht bös auf mich werden. Ich weiß kein Licht auf der Erden, weiß keins zu nennen, das so hell tät brennen wie dieser Wipfel mit seinem Gipfel. Seid fein still und lauscht. Hört ihr, wie's in den Zweigen rauscht? Wie Spatzen fliegen die Engelein und bauen ein Nest fürs Christkind zum heiligen Fest. Der Weiße dort, der Kleine, Flügel hat er noch keine, der war jetzt schier herabgefallen. Geh, lass dir ein paar Steigeisen teilen vom Schmied, ich will sie schon zahlen. Schau, ich hab heut ein warm Jöpplein kriegt und in jedem Säckel ein Taler liegt. Und kommet, ihr Engel, nur auch bald zu allen anderen Bäumen in unserem Wald, auf das ihr tätet anzünden die Lichterkronen zu 1000 Millionen. Keinen Löffel voll hat der alte Rüpel gegessen, als die anderen beim Grassteiger warme Suppe genießen. Und als Stroh in die Stube getragen und ein Lager bereitet ist worden, dass die Leutchen nicht in der Nacht zu ihren fernen Hütten wandern müssen, da ist der Rüpel hinausgegangen unter den freien Himmel und hat die Sterne gezählt und jedem einen Namen gegeben. Und der aufgehende Morgenstern hat den Namen Vater Paul erhalten. Der Pfarrer hat sich mehrmals an den Waldherrn gewendet, auf daß den Kleinbauern hier, die sich den schlechten Boden mit vieler Mühe nutzbar gemacht haben, dieser Boden gegen Entgelt zu eigen überlassen werden möge. Es ist aber kein Bescheid zurückgekommen. Es heißt, der alte Herr sei auf Reisen und der Junge in der Hauptstadt, und die Welt sei zu weit und die Hauptstadt zu laut, als daß so ein Wort aus dem Walde gehört werden könne. Wir Winkelsteger bleiben den Lehnsleute. Ende von Weihnachten 1830 von Peter Rosecker. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die heilige Nacht von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Henny Bock-Neumann. Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß kaum, ob ich seither einen schwereren erlitten habe. Es war damals, als meine Großmutter starb. Tag für Tag hatte sie bis dahin in ihrem Zimmer auf dem Ecksofa gesessen und Märchen erzählt. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass Großmutter dasaß und vom Morgen bis zum Abend erzählte und erzählte, während wir Kinder ganz still neben ihr saßen und lauschten. Es war ein herrliches Leben. Es gab keine Kinder, die es so schön hatten wie wir. Sonst weiß ich nicht mehr viel von meiner Großmutter. Ich entsinne mich nur, dass sie schönes, schlohweißes Haar hatte, dass sie mit tiefgebeugtem Rücken einherging und dass sie immer dasaß und an einem Strumpf strickte. Auch entsinne ich mich, dass sie immer, wenn sie ein Märchen erzählt hatte, ihre Hand auf meinen Kopf legte und dabei sagte, »Und all dies ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst.« Dabei fällt mir auch noch ein, dass sie Lieder singen konnte. Das tat sie jedoch nicht alle Tage. Eine dieser Volksweisen handelte von einem Ritter und einem Meerweib, und der Kehrreim lautete, »Es stürmte der Wind so eisig und kalt auf Meereswellen hin.« Und dann erinnere ich mich auch noch eines kleinen Gebetes, das sie mich lehrte, und ein Psalmenvers kommt mir in den Sinn. An all die schönen Märchen, die sie mir erzählte, habe ich nur eine schwache, verworrene Erinnerung. Nur einer einzigen Geschichte entsinne ich mich so gut, dass ich sie nacherzählen könnte. Es ist eine kleine Geschichte von Jesu Geburt. Seht, das ist nun fast alles, was ich noch von meiner Großmutter weiß, ausgenommen das eine, dessen ich mich am besten entsinne, und das war die schmerzliche Sehnsucht, die ich empfand, als sie von uns gegangen war. Ich erinnere mich noch jenes Morgens, an dem das Ecksofa plötzlich leer dastand, und wie unbegreiflich es uns erschien, dass die Stunden jenes Tages ein Ende nehmen könnten. Dessen entsinne ich mich. Das werde ich niemals vergessen. und ich erinnere mich, dass wir Kinder hereingeführt wurden, um die Hand der Toten zu küssen. Wir fürchteten uns davor, aber da sagte uns jemand, es sei das letzte Mal, dass wir Großmutter für alle Freude danken könnten, die sie uns gespendet hatte. Und ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder in einem langen schwarzen Sarge verpackt vom Gutshof wegfuhren und niemals zurückkehrten. Ich erinnere mich, dass uns damals etwas aus dem Leben unwiederbringlich entschwunden war. Es war, als hätte sich die Pforte einer ganzen herrlichen Zauberwelt geschlossen, in der wir zuvor frei ein- und ausgehen konnten. Und nun war niemand mehr, der sich darauf verstand, diese Pforte zu öffnen. Ich erinnere mich, dass wir Kinder ganz allmählich lernten, mit Puppen und Spielzeug zu spielen und wie andere Kinder zu leben. Und das mochte wohl so aussehen, als entbehrten wir Großmutter gar nicht mehr oder als erinnerten wir uns ihrer nicht. Aber noch heutigen Tages, nach 40 Jahren, wie ich nun da sitze und diese Legenden über Christus sammle, die ich im fernen Morgenlande vernommen habe, steht in meinem Inneren die kleine Geschichte von Jesu Geburt, die meine Großmutter zu erzählen pflegte. Und ich verspüre Lust, sie noch einmal zu erzählen und in meine Legendensammlung aufzunehmen. Es war ein Weihnachtstag, an dem alle, außer Großmutter und mir, zur Kirche gefahren waren. Ich glaube, dass wir im ganzen Hause allein waren. Wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war. Und wir waren beide ganz traurig darüber, dass wir nicht zur Frühmette fahren und die Weihnachtskerzen nicht sehen konnten. Als wir aber so in unserer Einsamkeit dasaßen, begann Großmutter zu erzählen. Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich etwas Feuerglut zu holen. Er ging von Hütte zu Hütte und klopfte an jede Tür. »Helft mir, ihr lieben Leute«, sagte er, »mein Weib ist eben eines Kindleins genesen, und ich muß Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen.« Aber es war tiefe Nacht, so daß alle Menschen fest schliefen. Niemand antwortete ihm. Der Mann ging immer weiter. Schließlich gewahrte er in weiter Ferne einen hellen Feuerschein. Er wanderte in dieser Richtung fort und sah, dass das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weißer Schafe lagerte schlafend ringsumher, und ein alter Hirt saß daneben und bewachte die Herde. Als der Mann, der das Feuer holen wollte, die Schafe erreicht hatte, sah er, dass 3 große Hunde schlafend zu des Hirten Füßen lagen. Bei seinem Kommen erwachten sie alle 3 und sperrten ihren weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, man vernahm jedoch keinen Laut. Der Mann sah, dass sich die Haare auf ihrem Rücken sträubten, er sah, dass ihre spitzen Zähne im Feuerschein weiß leuchtend aufblitzten, und er sah auch, dass sie auf ihn zustürzten. Er fühlte, dass einer ihn ins Bein biss, der zweite nach seiner Hand schnappte und der dritte ihm an die Kehle sprang. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde ihn beißen wollten, gehorchten nicht, und der Mann erlitt nicht den geringsten Schaden. Nun wollte er vorwärts gehen, um zu holen, was er brauchte, aber die Schafe lagen Rücken an Rücken so dicht gedrängt, dass er nicht vorwärts kam. Und der Mann schritt über die Rücken der Tiere zum Feuer hin, aber keines erwachte oder bewegte sich. Bis dahin hatte Großmutter ungestört erzählen können, länger jedoch vermochte ich nicht an mich zu halten, ohne sie zu unterbrechen. »Weshalb taten Sie es nicht, Großmutter?« fragte ich. »Das wirst du bald erfahren«, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als der Mann schon beim Feuer angelangt war, blickte der Hirte auf. Er war ein alter, heftiger Mann, unfreundlich und hart gegen alle Menschen. Als er nun einen Fremden nahen sah, griff er nach einem langen, spitzen Stabe, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Herde weiden ließ, und schleuderte ihn nach dem Manne. Der Stab flog sausend gerade auf ihn zu, aber ehe er ihn treffen konnte, wich er zur Seite und flog an ihm vorbei ins Feld hinaus. Als die Großmutter so weit gekommen war, unterbrach ich sie nochmals. »Großmutter, Großmutter, warum wollte der Stecken den Mann nicht treffen?« Aber Großmutter kümmerte sich um meine Frage gar nicht, sondern fuhr in ihrer Erzählung fort. Nun kam der Mann auf den Hirten zu und sprach zu ihm, »Lieber, hilf mir und lass mich etwas von deiner Feuerglut nehmen. Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen, und ich muß Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen.« Der Hirte hätte es ihm am liebsten abgeschlagen, aber er dachte daran, dass seine Hunde diesem Manne keinen Schaden hatten zufügen können und dass die Schafe nicht vor ihm davongelaufen waren und dass sein Stab ihn nicht hatte hinstrecken wollen. Da wurde ihm etwas bänglich zumute, und er wagte nicht, ihm die Bitte abzuschlagen. »Nimm so viel du brauchst«, sagte er zu dem Manne. Das Feuer war jedoch fast gänzlich niedergebrannt. Weder Holzscheite noch Zweige waren vorhanden, nur ein großer Gluthaufen lag da, und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer darin, die rotglühenden Kohlen heimzutragen. Als der Hirte dies sah, sprach er abermals, »Nimm so viel du brauchst«, und er freute sich, dass der Mann nicht imstande sein würde, die Glut mitzunehmen. Aber der Mann beugte sich nieder, las mit bloßen Händen die glühenden Kohlen aus der Asche und wickelte sie in seinen Mantel. Die Kohlen versenkten ihm weder Hände noch Mantel, und der Mann trug sie davon, als wären es Äpfel und Nüsse. Aber hier unterbrach ich die Märchenerzählerin zum dritten Mal. »Großmutter, warum wollten die Kohlen den Mann nicht verbrennen?« »Das wirst du noch erfahren«, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als jener Hirt, der ein so böser und heftiger Mensch war, all dies sah, fragte er sich selber verwundert, »Was kann das für eine Nacht sein, da die Hunde nicht beißen, die Schafe sich nicht fürchten, der Speer nicht tötet und das Feuer nicht versenkt?« Er rief den Fremden zurück und sprach zu ihm, »Was ist das für eine Nacht, und wie kommt es, dass alle Dinge dir Barmherzigkeit zeigen?« Da sprach der Mann, »Das kann ich dir nicht sagen, wenn du es nicht selbst erkennst«, und wollte seines Weges gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und sein Weib und Kind erwärmen zu können. Der Hirt aber dachte, er wolle den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, ehe er erführe, was all dies zu bedeuten habe. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde hauste. Da sah der Hirt, dass der Mann nicht einmal eine Hütte besaß, um darin zu wohnen, sondern sein Weib und Kind lagen in einer Felsenhöhle, die nur nackte, kahle Steinwände hatte. Und der Hirt dachte, dass das arme, unschuldige Kind vielleicht in dieser Höhle erfrieren und sterben würde, und obwohl er ein hartherziger Mann war, rührte ihn dieses Elend, und er sann nach, wie er dem Kinde helfen könnte. Er löste seinen Ranzen von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell, gab es dem fremden Manne und sagte, er solle das Kindlein darauf betten. Aber sobald er gezeigt hatte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, und er sah, was er zuvor nicht wahrgenommen hatte, und hörte, was zuvor seinen Ohren verschlossen war. Er sah, dass er inmitten einer dichten Schar kleiner, silberbeschwingter Engel stand, die einen Kreis um ihn bildeten. Und jedes Englein hielt ein Saitenspiel, und alle sangen mit jubelnder Stimme, dass in dieser Nacht der Heiland geboren sei, der die ganze Welt von ihren Sünden erlösen würde. Da verstand er, weshalb sogar alle leblosen Dinge in dieser Nacht so froh waren, dass sie niemandem etwas zuleide tun mochten. Und nicht nur rings um den Hirten waren Engel, überall gewahrte er sie. Sie saßen in der Felsenhöhle, und sie saßen draußen auf den Bergen, auch unter dem Himmel flogen sie hin und her. Sie kamen in großen Scharen auf den Wegen dahergewandelt, und wenn sie vorbeischritten, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kindlein in der Höhle. Jubel und Freude, Sang und Spiel waren allüberall, und der Hirte sah es in der dunklen Nacht, in der er sonst nichts hatte wahrnehmen können. Voll Freude, daß seine Augen geöffnet waren, sank er auf die Knie und lobete Gott. Und als die Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sprach: »Aber was der Hirte sah, das können wir auch sehen, denn die Engel fliegen in jeder Weihnachtsnacht unter dem Himmel einher, wenn wir sie nur zu erkennen vermögen.« Und dann legte Großmutter ihre Hand auf meinen Scheitel und sprach: »Dessen sollst du eingedenk sein, denn es ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst. Nicht auf Kerzen und Lampen kommt es an, noch auf Sonne und Mond, sondern was Nu tut, ist einzig und allein, dass wir die rechten Augen haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen.« Ende von »Die heilige Nacht«, gelesen von Hokuspokus.